Melon. Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Uncommon Taste, die Jubiläumsfolge quasi, die erste. 10 Jahre Uncommon Taste, eine Folge pro Jahr. Wir sind schon lange dabei, langsam. Wir sind quasi die großen Spiele-Opas der Podcast-Szene. Nee, ist natürlich Quatsch. Eigentlich ist das jetzt hier nur, ne, 10. Podcast ist natürlich eigentlich für Elefants. Wir sind jetzt nur, ne, was sind wir, 5 Monate dabei. Ja. Aber trotzdem ist es immerhin der erste, ne, das erste Jubiläum, das wir feiern können. Nach wie vor müsst ihr ertragen mich, Merlin und natürlich auch immer noch Joe. Joe ist immer noch in Belgien, verrückter und schrecklicherweise. Niemand weiß genau, was das soll. Und das müsste die vorletzte Belgien-Folge sein. Oh, echt? Stimmt, wir haben sogar noch eine Belgien-Folge, ne? Ja, stimmt. Wir haben noch eine Belgien-Folge, aber das ist dann die vorletzte. Okay, sehr gut. Also wir sind jetzt demnächst dann auch damit durch. Joe kann endlich wieder zurück nach Deutschland und darf wieder spielen und mit mir in einer schönen WG wohnen. Alles wird besser. Dann wird der Podcast wahrscheinlich auch wieder qualitativ höher, nachdem ich wieder angefangen habe, Spiele zu spielen. Nicht, dass wir jetzt gerade irgendwie, ne? Also unsere Qualität ist natürlich nach wie vor fantastisch, aber das stimmt schon, klar. Je mehr du spielen kannst, desto mehr, desto fantastischer wird der Podcast. Korrekt. Jubiläumsfolge. Vom Prinzip her bedeutet das eigentlich, dass wir alles genauso machen wie sonst auch. Außer natürlich die 9. Folge, die eine Ausnahme war. Aber so das Hauptthema ist dann doch schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, prototypischer und passt ja sehr gut doch ins Jubiläum quasi rein. Das war so ein Thema, auf das wir eigentlich am Anfang hätten mal eingehen müssen, aber auch nicht wirklich wollten und dann kommen wir jetzt nochmal drauf zurück. Wird auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Ich gebe euch mal kurz nur eine Übersicht, diese Woche, was quasi so ansteht. Wir haben wieder eine ganz normale News-Folge, beziehungsweise eine News-Übersicht. Wir haben jetzt natürlich, dadurch, dass wir zwischendurch eine Pause von 2 Wochen hatten und zusätzlich noch die Jubiläumsfolge, einen relativ großen Zeitraum. Wir haben du meinst jetzt die Jahresabschlussfolge? Ah ja, die Jahresabschlussfolge. Es sei denn, du meinst das 9. Jubiläum. Nee, das zählt ja nicht so richtig. Nee, genau, die Jahresabschlussfolge, da wo wir den Jahresrückblick gemacht haben. Da haben wir ja dann quasi auch keine News gehabt. Das heißt, wir haben einen relativ großen Zeitraum für News, den wir abdecken müssen. Und entsprechend werden wir, ja, wir haben uns das Wichtigste rausgegriffen, nur die größten Themen. Wir werden nicht auf alles eingehen, haben auch quasi gar keine kleinen News, nur größere Themen. Und hoffen aber, dass wir da trotzdem relativ zügig mit durchkommen, um dann zum Hauptthema zu kommen, das wir dann aber auch erst nachher erwähnen werden, wenn es dann soweit ist. Kurze Newsübersicht. Wir werden als erstes reden über den Nvidia Handheld, der jetzt, über den immer mehr Details bekannt werden, der auch demnächst erscheinen wird. Project Shield nennt sich das Ganze derzeit noch. Ob das wirklich final ist, weiß man nicht genau. Da wird Joe euch mal die wichtigsten Details dazu geben. Direkt im Anschluss werden wir über Oculus Rift reden. Das ist etwas, was wir schon mal so hatten. Das war nämlich das, was der nette Herr John Carmack zusammen mit der Doom BFG Edition vorgestellt hat. Dieses schöne Virtual Reality Device, diese Skibrille quasi, die man aufsetzt. Mittlerweile ist es kurz davor, dass das kurz vor der Veröffentlichung des Developer Kits, das also an Developer ausgeliefert wird, damit die damit arbeiten können. Und es ist wirklich sehr spannend. Wir haben die ersten Daten dazu. Es gibt auch ein sehr schönes Video, das wir verlinken werden. Alles sehr sehenswert. Das werde ich euch dann einmal erzählen. Dann werden wir natürlich in den letzten 6 Wochen, wie ja quasi zu erwarten war, relativ viel passiert zu Xbox 27 bzw. PS4, also zur nächsten Generation. Hauptsächlich zur PS4, aber auch ein paar andere Sachen zur Xbox. Die werden wir einmal zusammenfassen, was es da so an Gerüchten gibt, an vielleicht auch Sachen, die Microsoft und Sony selbst irgendwie dazu gesagt haben. Und als Abschluss werden wir dann die Steambox nehmen. Das wahrscheinlich so spannendste Thema der letzten Wochen. Die Steam-eigene Konsole quasi in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Steam-eigene PC. Was genau euch da erwartet, was es da Wichtiges zu wissen gibt und was das vielleicht auch so für die Branche bedeuten könnte, das werden wir dann auch nochmal zusammenfassen, um dann letztendlich ins Hauptthema überzugehen, das sich an allem so ein bisschen orientiert, auch viel mit uns zu tun hat und das definitiv spannend wird. Und da würde ich sagen, starten wir direkt und fangen an mit der Nvidia-Konsole, mit The Shield. Project Shield. Genau. Momentan wird die Videospielwelt ja fast, ja, nicht täglich, aber wöchentlich von irgendeiner neuen Konsolen- oder Handheld-Ankündigung in Anführungszeichen heimgesucht. Diesmal ist es Nvidia, die einen eigenen Handheld angekündigt haben, nämlich das bisher Project Shield heißen soll. Es soll im 2. Quartal dieses Jahres bereits erscheinen, also schon in 4-5 Monaten. Quasi, ja. Die ersten Bilder davon, wie das Ding aussieht, also um ehrlich zu sein, sieht das aus wie ein Xbox-Controller mit ausklappbarem Bildschirm. Läuft komplett mit Android, aber ohne eine bestimmte Android-Benutzerfläche, also pures Android soll auf dem Handheld laufen. Es soll keine Retail-Games geben, sondern alle Spiele werden komplett über den Google Play Store bezogen. Der Handheld ist ausgestattet mit einem Tegra 4 Prozessor, einem 5 Zoll großen Retina Multitouch Display, Micro SD Card Slot, einem Audio- und HDMI Ausgang, USB Unterstützung und der Akku soll 5 bis 10 Stunden Spielzeit erlauben, sowie 24 Stunden HD Video Wiedergabe. Was ziemlich ordentlich ist. Ja, wovon ich aber nicht ausgehe, dass sie das einhalten können. Also Akkuleistung ist ja eh immer so eine Sache. Das größte Problem bei den modernen Handhelds. Zähl ungefähr 50% ab und du kommst wahrscheinlich ungefähr bei dem wahren Nutzen. Also wahrscheinlich dann die maximal Akkulaufzeit wird dann wahrscheinlich auch nur dann erreicht werden, wenn du dann wahrscheinlich die Bildschirmhelligkeit auf komplett runterschaltest, Wi-Fi aushast und alles mögliche, was im normalen Gebrauch wahrscheinlich nie passieren wird. Von daher sollte man die Akkulaufzeit nie einfach so für umnehmen. Ein anderes ganz interessantes Feature ist, dass wenn der Nutzer, habe ich gelesen, eine GeForce GTX 650 Grafikkarte oder ein besseres Modell verfügt, können die Spiele vom heimischen PC auch via Wi-Fi unterwegs gezockt werden. Und dabei werden auch Steam Games unterstützt. Das Ganze nennt sich dann Nvidia Grid, so viel ich weiß. Ja, korrekt, ja. Ja, damit reißt sich ein neuer, mehr oder weniger Konkurrent im Handheld- oder im Mobil-Gaming-Geschäft ein. Ich selbst weiß nicht, als ich es erstmal gesehen habe, habe ich gedacht so, ja, das sieht aus wie ein, ich finde das Design nicht so gelungen, muss ich sagen, ein etwas überdimensionierter Xbox-Controller mit Bildschirm, der ausklappbar ist. Fand den jetzt ehrlich gesagt nicht so geil, auch wenn ich das Xbox-Controller-Design eigentlich sehr zu schätzen weiß. Interessieren tut es mich persönlich eigentlich auch weniger, was auch damit zu tun hat, dass mich momentan Handhelds eigentlich relativ kalt lassen, aber auch was jetzt die Unterstützung von Spielen angeht, das Streaming vom PC ist sehr interessant, also auch die Steam-Unterstützung ist durchaus interessant, aber ansonsten, also der Google Play Store, die Spiele, die es dafür bisher gibt, die interessieren mich jetzt auch nicht so sehr. Bis natürlich auf. Richtig, Little Snake was the Almighty Dinosaur Kingdom. Ja, das ist korrekt, das kann man dann auch drauf spielen. Weiß ich auch nicht. Also ist es tatsächlich so, das habe ich jetzt, wusste ich eigentlich vorher noch gar nicht, bevor du es jetzt gerade erzählt hast, ist es quasi, der PC zu Hause fungiert als Server quasi und dann streamst du quasi so ähnlich wie bei OnLive oder so nur das Bild auf die Konsole, also auf das Handheld oder wie funktioniert das? Also im Endeffekt habe ich das jetzt, stand das jetzt in den Neuigkeiten, die ich gelesen habe, gar nicht so genau drin. Aber anscheinend soll das so funktionieren. Also ich bin mir nicht sicher, ob sich nicht irgendein Fehler beim News-Schreiber eingeschlichen hat. Aber so wie das da stand, soll das anscheinend so funktionieren. Also weil das wäre ja schon wieder eigentlich ganz spannend und cool. Also das stelle ich mir eigentlich als eine ganz gute Variante vor, dass du eben im Gegensatz, ja, ich meine, OnLive war ja vom Prinzip her quasi dasselbe, nur dass du quasi einfach deinen eigenen PC als Server nutzen kannst und deine eigene Internetverbindung so ungefähr. Finde ich schon wieder eigentlich ganz cool. Andererseits ist natürlich die Frage, wie sowas dann mobil funktioniert. Das ist ja immer die Frage. Ist ja letztendlich immer so. Ja gut, aber mobil wird das ja eh nie funktionieren. Ja, also, genau. Das heißt, nie, jetzt momentan halt nicht, selbst mit 3G oder selbst mit LTE, wie heißt der neue Standard, LTE? Ja. Selbst damit, glaube ich, kannst du bisher noch keine richtigen Spiele auf Mobil streamen, also das funktioniert nicht. Das ist sowieso das grundlegende Problem, was ich mit Handhelds habe. Das ist jetzt nicht irgendwie spezifisch auf diesen Handheld zu beziehen, sondern auf eigentlich, also so, ne, die meisten Ideen, die es in diese Richtung gibt. Dass viele feststellen, mobiles Spielen ist einfach schwierig, wenn man das quasi auf dem Handheld installieren muss und wenn man hier und da und da. Und deswegen wäre quasi Stream sinnvoller, aber Stream funktioniert halt auch nicht so richtig. Und dadurch bleibt dir oftmals irgendwie so ein bisschen gimmicky Kram übrig, der aber jetzt eigentlich nicht so das ist, was du eigentlich davon willst. Also weißt du, was ich meine? Sie wollen eigentlich eine mobile Konsole, mit der man so spielen kann wie mit einer Konsole, nur funktioniert es einfach noch nicht. Also sie sind dazu einfach technisch noch nicht fähig. Und das, es sei denn halt, ja. sie basieren halt auf Retail-Games, wie halt der 3DS oder die Vita. Ich meine, auf der Vita richtig, und auf dem 3DS ja. Kannst du ja ungefähr so spielen wie auf der Konsole auch. Richtig, aber dann, genau, dann müssen es halt Retail-Games sein. Und da wagt sich halt keiner so richtig ran. Also kann ich auch verstehen, warum. Also ich meine, es hat schon seinen Grund, warum Nvidia quasi sowas letztendlich nicht macht oder warum Nvidia nicht davon ausgeht, dass jetzt speziell für ihre Handheld jetzt extra Retail-Games entwickelt werden. Wie denn die Steam-Einbindung ist, muss man halt nochmal schauen. So grundlegend fand ich jetzt so vom Design her, ja, kann man drüber streiten, mir gefällt es auch nicht so wahnsinnig gut, rein von der Optik her. Grundlegend die Idee, einfach einen großen Controller zu haben mit einem aufklappbaren Bildschirm, ist recht offensichtlich und auch definitiv nicht verkehrt, finde ich jetzt so. Einfach weil du dann, ne, das ist halt so, ja, was brauchst du? Du brauchst einen guten Controller und um einen guten Controller zu haben, solltest du wirklich einen richtigen Controller haben und dann brauchst du dazu noch einen Bildschirm und wenn man das irgendwie zusammenbappen will, dann muss man die halt aneinander hängen und fertig. Also es ist ziemlich straightforward irgendwie. Letztens ist ja fast wie, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen blöd, aber letztendlich ist auch die PSP damals ein, ja, etwas verändert DualShock mit einem Bildschirm in der Mitte gewesen. Richtig, also, genau. Nur, also das ist halt, da habe ich das Gefühl, da funktioniert es besser, weil du wirklich einen vollwertigen Controller hast und einen vollwertigen Bildschirm. Also muss man mal abwarten, so richtig gespannt bin ich auch nicht drauf, aber ich finde es einfach an sich ganz cool. Also ich finde grundlegend schön so den Ansatz, dass immer mehr Leute in diesen Bereich reingehen, weißt du? Also das ist ja, zum Beispiel eine Firma wie Nvidia, die halt, die produziert zwar Hardware, aber nicht im Sinne von Konsolen oder irgendwie sowas, dass die sich auf den Markt wagen. Ich meine, ein bisschen Konkurrenz schadet ja selten. Ja, momentan haben wir wieder so ein, also letzte Gen war es ja eher ein bisschen ruhig, was auch, sag ich mal, so Viertanbieter oder so angeht, aber momentan haben wir so ein, ja, so eine Renaissance der neuen Konsolen-Hardware, oder nicht unbedingt Konsolen, aber der neuen Spiele-Hardware einfach. Also ich meine, doch auch unter anderem Konsolen-Hardware. Es gibt Ich meine, früher gab es ja auch das ganze N-Gage und alles mögliche, als noch die Dreamcast gab, als es dann auch, als es in einer Konsolengeneration auch mehr gab als einfach nur drei Konsolen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Richtig, also ich meine, gut, zu Recht in dem Sinne auch, weil die Konsolen halt damals nicht richtig funktioniert haben und deswegen halt gestorben sind. Trotzdem cool, also ich finde es auch, also ich glaube jetzt nicht, dass man dadurch wirklich im großen Stil, oder ich zumindest vermute ich, oder gehe ich davon aus, dass man nicht im großen Stile quasi jetzt irgendwie Sony und Microsoft damit Konkurrenz machen kann, aber sowas belebt halt das Geschäft, ja, und ich meine, wenn es halt Leute gibt, die innovative neue Ideen haben, dann heißt das auch, dass Sony und Microsoft sich Gedanken machen müssen und selbst ein bisschen innovativer wieder werden müssen, so weißt du, also das ist ja nicht schlecht. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass mir zum Beispiel Project Shield als Handheld groß... Nein, das wird jetzt nicht irgendwie die große Innovationswelle los. Selbst die Vita ist schon fast am Sterben, ich glaube, der 3DS ist da unangefochten momentan, schon, auf der 1 wird es auch bleiben. Ja, also ich erwarte jetzt auch nicht viel davon. Ja, ich zweifle echt daran, dass ich das Ding gut verkaufen wird, aber ja. Ich auch, aber trotzdem finde ich es halt grundlegend schön, dass halt was passiert. Das ist halt eben nicht so, ne? Die typischen und üblichen Verdächtigen gibt und der ganze Rest der Welt irgendwie kümmert sich um was anderes. Ich finde es schon ganz nett, dass es halt mal so einen Vorstoß gibt. Und grundlegend, als, ne, rein von der Hardware her, wird das Ding wahrscheinlich super sein. Ich meine, Nvidia-Grafik-Hardware und Prozessor, das wird gut sein auf jeden Fall. Also das wird wahrscheinlich sich locker mit der Vita messen können. Muss man jetzt mal sehen, wie es letztendlich dann ist, wenn man mal so die ersten benutzbaren Exemplare irgendwie in der Hand hat, die ersten Hands-on-Sachen hat irgendwie aus der Industrie, dann muss man mal gucken, was daraus wird letztendlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Etwas, was quasi so ein bisschen in dieselbe oder in eine ähnliche Richtung geht, Oculus Rift, so grundlegend wird den meisten das ja wahrscheinlich was sagen. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal über diese Präsentation von John Carmack und der Doom 3 BFG Edition geredet, wo er eben dieses Virtual Reality Device vorgestellt hat. Damals war das tatsächlich noch so eine Skibrille mit so Monitoren vorgeklebt, die man dann halt mit Panzerband und heißen Kleber, also, ne, so eine Heißklebpistole wie befestigt hatte. Jetzt sieht man so die ersten Prototypen, weil jetzt auch demnächst, wie gesagt, das Developer-Kit rausgeht und es sieht wirklich beeindruckend aus. Also es wird immer spannender. Also ich bin ja auch immer so jemand, ich bin bei sowas immer skeptisch. Es gibt immer viel Innovation, viele Ideen, wenigstens davon wird umgesetzt. Aber das Ding kommt und es sieht so aus, als ob es auch echt funktionieren könnte. Natürlich ist es jetzt nicht irgendwie ein Projekt von Microsoft, so dass man sagen könnte, ne, das funktioniert auf jeden Fall, aber zumindest die Voraussetzung gut. Konkret ist es so, dass am 13. April, zumindest ist das jetzt geplant, die Developer-Kits rausgehen. Es ist ja ein Kickstarter-Projekt. Vor allem auch ein Kickstarter-Projekt letztendlich nicht für den Endkonsumenten, sondern, und das ist ja ganz interessant daran, eigentlich ein Kickstarter-Projekt für Entwicklerstudios, die investieren können und dafür dann halt eben ein Developer-Kit zugeschickt kriegen und mit dem Developer-Kit arbeiten können. Wann das letztendlich für Konsumenten gelauncht wird, ist noch nicht angekündigt. Grundlegend einfach erstmal so ein paar Eckdaten quasi. Also es ist derzeit so, dass die Developer-Kits eine Auflösung haben werden von 1280x800 pro Bildschirm. Also es ist ja jeweils ein Bildschirm für jedes Auge zuständig. Mit so einer leichten Fischaugensicht quasi, sodass es sich halt einfach dem Auge anpasst. Im Endprodukt soll es wahrscheinlich höher sein. Derzeit sieht es aber schon super aus auf jeden Fall. Kann man sagen. Also von den Videos, die man gesehen hat, sieht das auch schon sehr klasse aus. Ich meine, das ist ja immerhin schon HD-ready, also von daher. Ja, genau, es ist HD-ready. Außerdem hat es stereoskopisches 3D. Das wusste man wahrscheinlich vorher auch noch nicht so wirklich. Das hat es auch drin. Das macht natürlich auch nochmal viel einfach von der Optik aus. Standard-Anschluss quasi. Es kommt ja erstmal nur für den PC. Für die Konsolen soll es später hoffentlich auch noch kommen. Also sie würden das gerne haben, dass man noch ein breiteres Angebot hat für mehr Geräte. Erstmal kommt es so für den PC und wird am PC eigentlich per DVI beziehungsweise mit Adapter auch per HDMI angeschlossen. Hat kaum Verzögerung. Zumindest wird es gesagt. Selbst hat es von uns noch keiner aufgehabt. Also das können wir nicht bestätigen. Aber so wie es aussieht, gibt es wirklich quasi kaum Verzögerung. Weil es ja auch Head-Tracking hat. Also es nimmt ja wahr, wohin du deinen Kopf bewegst. Das ist ja eigentlich das eigentlich Interessante daran. Das heißt, wenn du deinen Kopf nach rechts drehst, dann dreht sich die Kamera nach rechts. Und was auch erstmals möglich ist und was ich ganz lustig finde, auch die Neigung des Kopfes wird festgestellt. Das heißt, du kannst zum ersten Mal im Shooter theoretisch einfach den Kopf leicht nach rechts neigen und siehst dann das Bild leicht schräg. Das ist super cool auf jeden Fall. Ja, das finde ich allerdings auch, ja. Das finde ich auch ziemlich cool. Was natürlich noch so ein kleines Problem ist, was auch so viele Leute, glaube ich, so im Hinterkopf haben und auf jeden Fall von einem, von dem ich das weiß, auch Joe hat das im Hinterkopf. Die Frage, wie es mit Brillen ist, mit Brillenträgern. Derzeit sieht es noch so aus, als ob das quasi nicht möglich wäre und auf der Website sagen sie auch, ja, mit dem Developer-Paket ist das derzeit noch schwierig, aber sie arbeiten auf jeden Fall dran, dass das auch mit Brillen nutzbar sein wird, vor allem, weil ungefähr die Hälfte des Entwicklerteams Brillen trägt und sich das halt alle selbst auch nutzen wollen, was ja irgendwie dann quasi so ein bisschen, ja, Hoffnung macht. So grundlegend, was die Spiele angeht, ich meine, ja, Doom 3, BFG ist ja schon angekündigt, es gibt ein paar andere Spiele, die wahrscheinlich irgendwie quasi geportet werden sollen. Grundlegend ist es schon so, dass das Spiel entwickelt werden muss, beziehungsweise Plugins braucht für Oculus Rift. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass man das Ding aufsetzt und irgendein Spiel damit spielt und es funktioniert, sondern die müssen dafür quasi schon bereit gemacht werden. Aber so wie es aussieht, gibt es wohl schon, also es wurden auch schon relativ viele neue Projekte angekündigt. Es gibt auch Gerüchte darüber, dass zum Beispiel Skyrim kommen soll als Unterstützung. Also es sieht auf jeden Fall so aus, als ob das schon gut angenommen wird in der Industrie und es sieht halt mega spannend aus. Also ich weiß nicht, ob ich dafür 300 Euro ausgeben würde, wenn ich die gerade nicht irgendwie super übrig habe. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus so. Also die Videos, die man bislang gesehen hat, waren schon beeindruckend, fand ich. Ja, also als ich das erste Video gesehen habe, habe ich auch gedacht so, ja, das sieht wirklich super aus. Und der Typ, der das im Video aufhat, der ist auch super begeistert. Der wollte das Ding gar nicht mehr abnehmen. Ganz besonders interessant fand ich halt eine Szene, als er dann in Gang angelaufen ist und dann plötzlich angehalten hat, weil er gesagt hat, in dem Moment hat er wirklich gerade das Gefühl gehabt, wenn er jetzt weiterläuft, stößt er mit seinem Kopf gegen die Oberkante der Tür, weil die Tür genau da geendet ist, wo sein Gesicht war. Also da, an solchen Aussagen kennt man schon, dass die Immersion wahrscheinlich sehr, sehr hoch ist. Also dass du wirklich dann das Gefühl hast, dass du drin bist. Ja. Das Einzige natürlich, was natürlich immer noch nicht geht, ist, was aber auch schwierig zu wegen ist, ist halt, er kann nicht feststellen, dass wenn du den Kopf nach vorne oder nach hinten bewegst, ja. Der kann halt diese Bewegung kann er nicht mitnehmen. Also man kann sich noch nicht sozusagen bewegen. Man braucht für die Bewegung des Standpunktes immer noch den Controller. Das Einzige, was man nicht mehr braucht, ist dann die Kamera mitzudrehen. Also dann wäre es auch vorbei mit invertierte Y-Achse, ja oder nein. Um dann nochmal drauf zurückzukommen. dann wäre diese Fragestellung auch zu Ende. Also klar, für mich auf jeden Fall auch. Es sieht viel besser aus, als ich mir vorgestellt habe. Also es funktioniert auch schon viel besser, als ich mir ehrlich gesagt erhofft habe, dass es funktionieren könnte. Auf jeden Fall. Ich kann eigentlich wirklich nur hoffen, dass sich auch möglichst viele Entwickler dann auch damit auseinandersetzen und dann auch coole Spiele damit dafür produzieren. Das müssen ja nicht mal unbedingt neue sein, wie Manny schon gesagt hat. Wenn jetzt halt sowas wie Skyrim oder vielleicht auch sowas wie Dishonored dafür rauskommen würde, ja, warum nicht? Ich meine, $300 sind schon recht viel auf den ersten Blick, aber andererseits... Das sind ja sowieso auch vorläufige Preise, also wie viel das letztendlich kostet, weiß man auch gar nicht. Außerdem ist ja auch ungefähr so ein Preis für den Entwickler, oder nicht? Also es gibt noch keinen richtigen Consumer-Preis. Kann auch sein, dass es dann später irgendwie subventioniert wird oder sonst irgendwas. Also ich hoffe, dass das Ganze Erfolg haben wird. Natürlich wäre es zum einen, weil ich Konsolero bin, aber zum anderen auch, glaube ich, für die Weiterverbreitung einer solchen Technik natürlich am wirkungsvollsten, wenn die Entwickler mit einem der großen Konsolenhersteller zusammenarbeiten würden, dass dann eine Konsole sozusagen darauf aufbaut, mit diesem Gerät benutzt zu werden, so wie halt die Wii dann damals auf Motion-Steuerung aus war. Ich glaube, dass sowas würde dann sehr stark dazu beitragen, dass dann auch die Verbreitung dieser Hardware dann sehr viel schneller vonstatten geht. Aber das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Ich glaube, auch Sony und Microsoft wissen ganz genau, dass Virtual Reality die Zukunft irgendwann ist. Aber ich glaube natürlich, die Kosten oder die zusätzlichen Kosten, die dazu entstehen würden, die sind wahrscheinlich für die nächste Generation noch nicht in Kauf zu nehmen. Wahrscheinlich erst übernächste. Ja, das ist halt so eine Sache, von der ich noch so ein bisschen, also nicht Angst habe, wo ich noch so ein bisschen dran zweifle. Also ich glaube, das wird ein sehr cooles Gerät. Also wie du auch schon gesagt hast, ich bin definitiv auch echt beeindruckter, als ich es gedacht hätte. Also ich hätte auch gedacht, naja, vor allem, wie gesagt, das ist ja nicht lange her. Hallo, das war Mitte 2012, glaube ich, als John Carmack da mit diesem Panzerband, Monitor, Skibrillen-Ding in der Gegend rumstand, alle gedacht haben, naja. Und jetzt ganz ehrlich, ist ein halbes Jahr später und wir sehen einen quasi fertigen Prototypen, der jetzt schon so gut funktioniert, dass man sagen könnte, wow, also nicht unbedingt vielleicht so gut, dass er auf den Markt schon kommen kann, aber schon so gut funktioniert, dass man einfach wirklich merkt, da wird was draus. Ich glaube einfach, dass es halt so das Problem ist, wie du auch schon gesagt hast, das ist halt nichts, was die Konsolenhersteller quasi selbst produziert haben. Und so wie ich die jetzt einschätzen würde, würde ich behaupten, deswegen versagen sie auch den Support für die Konsole. Und das könnte halt schon wieder, naja, nicht unbedingt, ne, der Tod für so ein Ding sein, aber das würde auf jeden Fall die Entwicklung und auch allgemein die Verbreitung schon stark einschränken. Und ich glaube nicht, dass man da wirklich drauf hoffen kann, dass irgendwie Microsoft und Sony sagen, gar kein Problem, wir kaufen uns quasi Lizenzen und benutzen dieses Gerät, beziehungsweise ne, sagen einfach, Oculus Rift funktioniert jetzt auch mit der Xbox. Wäre super cool, ich glaube da nicht ganz dran und ich könnte mir eher vorstellen, dass wir versuchen, was Eigenes zu entwickeln und dann wird es schon wieder, Ja, also ich bin ganz froh, dass es nicht in den Händen eines Konsolenherstellers ist, ehrlich gesagt. Also ich bin froh, dass es nicht irgendwie von Microsoft entwickelt wurde, weil das wäre nur ein Riesenhicker geworden und nur Blödsinn. Ich finde es schön, dass es eine eigene Firma ist, die das quasi so vertreiben kann, wie sie will. Aber das wird, glaube ich, letztendlich trotzdem auch dann das Problem sein. Ja, eben, weil das Problem ist ja dann letztendlich, also wenn du keine richtige Hardware-Basis hast, welcher Entwickler entwickelt das dann extra dafür? Also ist dann halt so ein bisschen so ein Teufelskreis. Im Prinzip musst du ja nur einpassen. Ja gut, ich meine, das ist ja wahrscheinlich relativ einfach. Also du musst ja nur das Spiel quasi einpassen. Das Einzige, was du machen musst, du musst halt eine Schnittstelle erstellen, sodass der Head-Tracker, die Head-Motion, dass das als Kamera-Movement übernommen wird, also anstatt des einen Analog-Sticks beziehungsweise der Maus. Das musst du quasi erstellen und es muss halt 3D-fähig sein. Aber vom Prinzip sind das recht geringe Hürden. Also ich glaube, es ist kein großer Aufwand. Deswegen gibt es wahrscheinlich jetzt auch schon Ankündigungen dafür, dass zum Beispiel wahrscheinlich Skyrim kommen soll, weil es wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert ist, Skyrim dafür fertig zu machen, weißt du, dass es damit laufen kann. Von daher denke ich, wird das nicht so das Riesenproblem sein. Und wie gesagt, Developer-Kits gehen ja raus. Es gibt ja anscheinend einige Studios, die damit einfach arbeiten wollen. Von daher. Ich glaube, vor allem viele Indie-Entwickler wollen natürlich damit arbeiten. Ja, ich meine, das ist halt eine super geringe Einstiegsschwelle, glaube ich, derzeit. Du investierst halt kaum was, um so ein Development-Kit zu kriegen. Also von daher, glaube ich, gibt es einfach relativ viele Leute, die sagen, okay, wir holen uns so ein Ding und schauen, was wir damit machen können. Ist ja auch cool, wie gesagt, das ist halt das Schöne daran. Dadurch, dass es nicht in den Händen von Microsoft oder sowas ist, gibt es auch viele kleine Entwickler, die damit arbeiten können und die vielleicht einfach echt kreative Ideen haben, was man auch mit so einer Motion-Steuerung vom Kopf halt irgendwie, ne, machen kann. Jetzt auf die ganzen Sachen, wie zum Beispiel, ne, Probleme, die vielleicht noch möglich sind, Motion Sickness, wie das wirklich letztendlich funktioniert, Eingewöhnung und so ein Kram, da muss man dann irgendwie halt drüber reden, wenn es quasi wirklich soweit ist. Ich nehme an, da wird es noch einige Probleme, beziehungsweise erstmal Gewöhnungsprobleme geben für so manchen Spieler. Aber so grundlegend, mega spannend auf jeden Fall. Immer im Auge behalten, wir werden es natürlich auch regelmäßig wieder noch irgendwie dann, ne, drüber berichten, wenn im April dann die Prototypen rausgehen an die Developer, dann hört man wahrscheinlich kurz darauf auch nochmal was. Bleibt auf jeden Fall spannend, bleiben wir dran, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, Xbox 27 bzw. PS4, also als so, ne, Arbeitstitel für uns. Ja, also in den letzten 6 Wochen, ja jetzt nach dem Launch der Wii U, konzentriert sich natürlich alle Gerüchte auf die nächste Generation der 2 Konkurrenten und in den letzten Wochen gab es da nicht zu wenig News dazu, muss ich dazu sagen. Also alles nur Gerüchte, schon mal gleich vorweg, weil ich möchte ja nicht, dass jetzt irgendwelche Leute jetzt falsche Nachrichten verbreiten. Also alles noch mit Vorsicht zu genießen, würde aber gleich wahrscheinlich erstmal mit Sony anfangen. Und zwar hat Sony beim United States Patent and Trademark Office ein Patent für ein System eingereicht, um das Abspielen von Gebrauchsspielen auf einer Konsole zu verhindern. Mhm. Dieses Patent sieht so aus, dass die Disk, auf denen die Spiele dann ausgeliefert werden, dann auf denen ein Code drauf ist, beziehungsweise dass dann auch dieser Code dann auch in digitalen Versionen mit drin sein soll, der von der Konsole gelesen werden kann. Und die Konsole würde den Code dann so in Anführungszeichen manipulieren, dass die CD als gebraucht gilt. Das heißt, sie kann dann nicht mehr in eine andere Konsole reingelegt werden und einfach gespielt werden. Sie müsste neu aktiviert werden. So möchte Sony also den Gebrauchtmarkt trockenlegen. Das Patent ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung des Trends momentan, dass viele Publisher ein Problem mit dem Gebrauchtwarenmarkt haben, weil sie meinen, dass sie so relativ hohe Verluste machen, weil so weniger Spiele verkauft werden. Da auch die ganze Geschichte mit Online-Pässen und so weiter. Natürlich ist es erstmal wieder nur ein Patent, also es muss noch nichts heißen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, es könnte natürlich sein, dass Sony das in ihrer nächsten Konsole einbaut. Ich finde es auch gar nicht so unrealistisch, wenn man sich jetzt anschaut, wie alle großen Publisher eigentlich diese Online-Pass-Geschichten und so weiter pushen. Ja, weiß nicht, ich denke, jeder von euch hat seine eigene Meinung zu Gebrauchtwarenspielen. Weiß nicht, du benutzt ja eh fast keine Gebrauchtwarenspiele, weil du eh alles digital kaufst. Ja, richtig. Also die Sache ist einfach die, das ist sowieso so ein klassisches amerikanisches Thema, ne? Also es ist einfach durch GameStop, durch viele andere große Gebrauchtwarenmärkte, so ist es halt so einfach, dass es, ja, keine Ahnung, es gibt einfach einen großen Gebrauchtwarenmarkt. Die GameStop-Aktie in Amerika ist auch gleich mal gefallen, nachdem ja, angekündigt wurde. Ich auch gelesen. Ich weiß, es schlägt große Wellen in Amerika auf jeden Fall. Für uns in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so wahnsinnig relevant, weil bei uns einfach der Markt nicht so groß für Gebrauchtwarenspiele. Dafür kosten die Gebrauchtwarenspiele im GameStop auch viel zu viel. Ja, das auch in den USA ist das so, ganz ehrlich, 20 Euro weniger für ein gebrauchtes Spiel, das ist halt, andererseits, vielleicht bin ich natürlich auch ein Stück weit, ich bin natürlich auch als PC-Spieler verwöhnt und dann auch noch als Selbst als Konsolenspieler kriegst du die Spiele online aus UK oder so neu billiger. Ja, also ist einfach, also bei uns in Deutschland ist der Gebrauchtwarenmarkt einfach nicht so wahnsinnig groß und entsprechend kann uns das vom Prinzip her egal sein. Grundlegend geht es natürlich dann wieder nur um so eine, naja, ist natürlich ein bisschen übertrieben, wenn man jetzt sagt, eine ethische Frage, aber hat schon irgendwas auch mit Moral zu tun. Ja, also weißt aber du, dieses Aufoktroyieren von Regeln. Und außerdem ist es geht ja nicht um Gebrauchtwarenspiel, aber dieses System kann ja nicht unterscheiden zwischen Gebrauchtwarenspiel und geliehenem Spiel. Also zum Beispiel. Oder zwischen anderen Dingen. Also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja auch wieder so eine Sache, dass oder ja wenn so ich eine Konsole dann wechseln muss. Richtig, genau. Das war jetzt nämlich auch mein Gedanke. Also sagen wir mal zum Beispiel, ne, wie sagen wir jetzt mal zum Beispiel bei dir, du hast deine Konsole hier in Tübingen, du hast aber auch eine bei deinen Eltern zu Hause, nämlich die Konsole von deinem Papa. Das heißt, wenn du mal für 2 Wochen nach Hause fährst, nimmst du vielleicht ein paar Spiele, mit denen du spielen willst und kannst sie auf der Konsole von deinem Vater zocken. Das wird dann halt nicht möglich sein. Und das hat jetzt ja nichts damit zu tun, du bist ja immer noch du, der das spielt. Ne? Also es ist ja nicht jemand anders, es ist nicht mal ausgeliehen. Also es hat jetzt ja nichts damit zu tun, die verlieren ja keinerlei Geld dadurch, dass du als Konsument das auf 2 verschiedenen Konsolen spielst. Sogar gut für die eigentlich, wenn man es genau nimmt. Aber auch das wäre nicht mehr möglich. Also es ist schon echt, ja, schwierig irgendwie. Das nächste Gerücht ist, dass die PS4 auch wahrscheinlich ohne den klassischen DualShock-Controller auskommen wird. Also anscheinend soll der neue Controller ein völlig neues Design haben. Er soll angeblich biometrische Sensoren beinhalten und auch ein LCD-Touchscreen. Ja, LCD-Touchscreen ist jetzt nicht so überraschend. Es gibt da jetzt mittlerweile auch eine andere Konsole, die das hat. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Sony wirklich den Controller ändert. Der DualShock-Controller ist okay, nicht ganz so gut wie der Xbox 360-Controller meiner Meinung nach. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich ändert. Und auch der LCD-Touchscreen nach der Wii U hört sich nicht ganz so unrealistisch an. Auch wenn ich natürlich hoffe, dass jetzt nicht Sony und Microsoft einen auf Nintendo machen, weil ein Markt, der mit 3 gleichen Konsolen, den brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich brauche keiner, ja. Solange sie nicht dieses komische Bumerang- oder Hörnchen-Design von der PS3 nehmen, was sie anfangs geplant haben, bin ich damit zufrieden, hoffe ich. Also das war wirklich schrecklich. Das sah wirklich lausig aus. Also das hat jetzt wieder nur was rein Optisches zu tun. Ob das jetzt gerade irgendwie ergonomisch korrekt ist und gut in der Hand liegt, weiß keiner. Aber das Ding sah wirklich grausig aus, das stimmt. Das war Grill plus Hörnchen. Also ich weiß auch nicht. War auf jeden Fall nicht cool. Das sah ja nicht besonders gut aus. Dann gibt's noch was zum Erscheinungstermin. Also da gab's jetzt mehrere Sachen. Zum Beispiel hat sich ein Mitarbeiter von Sony, muss ich nochmal nachgucken, er ist also kein Mitarbeiter von Sony Computer Entertainment, ein Mitarbeiter von Sony Home Entertainment, der Vizepräsident, hat sich zur PS4 geäußert und er hat gemeint, das ist noch ein großes Geheimnis, aber er meint, unsere Freunde bei Sony PlayStation machen sich bereit und im Moment kann ich nur sagen, dass wir uns auf das Spiele-Event E3 vorbereiten, welches im Juli stattfindet. Also da wird eigentlich schon geteased, dass im Juni irgendwas passieren wird. Man sollte die Aussage trotzdem mit Vorsicht genießen, weil diese Aussage wurde aus dem Japanischen ins Spanische, ins Englische und dann ins Deutsche übersetzt. Könnten natürlich auch Übersetzungsfehler sein, aber ich denke, wir sind uns alle recht einig, dass auf der E3 irgendwas passieren wird. Also zumindest glaube ich das. Ja, vor allem, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass vielleicht die neue Xbox schon davor angekündigt wird in einem gesonderten Event. Ja, genau, das wollte ich jetzt nämlich auch noch darauf eingehen. Und zwar gibt es nämlich Gerüchte, dass sowohl Sony als auch Microsoft ihre Konsolen vielleicht sogar schon im März ankündigen, nämlich auf der Game Developers Konferenz, die Ende März stattfindet. GDC. Ja, also da gibt es Gerüchte, dass da wahrscheinlich beide schon vorbrechen werden und dass überraschenderweise Sony wahrscheinlich die PlayStation 4 einen Monat vor der neuen Xbox launchen will. Okay, krass. Das ist für mich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich finde es, ich wäre da sehr überrascht, weil ich glaube nicht, dass Sony momentan es schaffen wird, die PlayStation 4 schon Ende des Jahres rauszupacken. Ich wäre da noch sehr vorsichtig, war ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich dieses Gerücht gelesen habe, aber ja, mal abwarten, vielleicht erfahren wir das ja schon in 2 Monaten. Und eine angebliche Roadmap der PS4 ist auch geleakt worden. In dieser Roadmap, die schon ein bisschen älter ist, wird so ein ja grober Fahrplan mehr oder weniger festgelegt, wie das mit der PS4 aussehen soll. Demnach soll das Enthüllungsfenster, also sozusagen das potenzielle Fenster, in dem die neue Konsole angekündigt wird, zwischen der E3 2012, die ja schon letztes Jahr war, und der E3 2013 sein, die dieses Jahr stattfindet, was ja relativ nicht realistisch mehr viel Platz klingt. Lässt auch. Genau, ja. Die ersten Dev-Kits sollten dann im Juli 2012 verschickt werden. Und die ersten richtigen Hardware-Prototypen DevKit bereits im 3. Quartal 2012. Also wenn diese Roadmap echt ist und wenn sie die eingehalten haben, dann wären wir jetzt kurz vom Ende des potenziellen Erhöhungsfensters. Und da, ein anderes wichtiges Detail wäre dann, da steht dann 2013 Quartal 4 Launch. Also ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ja, es ist, passiert auf jeden Fall viel. Also ich meine, wie gesagt, ne, das sind alles nur Gerüchte, aber man hat ja auch, ne, als erfahrener Konsument von Spiele-News weiß man, dass solche Gerüchte öfter. Ich meine, Fünkchen Wahrheit vielleicht richtig, enthalten. Die enthalten immer ein Fünkchen Wahrheit und es ist auch öfter so, dass sie ja letztendlich der Wahrheit entsprechen, zumindest in groben Zügen, als es nicht so ist. Von daher denke ich, kann man das schon irgendwie ernst nehmen, zumal die meisten Sachen auch einfach Sinn machen. Also ne, klar, zum Beispiel ja. Diese Sache auch vor der E3 oder spätestens zu der E3 eine Enthüllung zu haben, macht absolut Sinn. Launchfenster machen einigermaßen Sinn, also wie du schon gesagt hast, auch mit diesem PlayStation 4 Launch vor der Xbox, wäre ich auch ein bisschen skeptisch. Andererseits, wer weiß, keine Ahnung. Ich meine, es ist schon die richtige Taktik. Sony weiß schon, dass das ein Fehler war, die PlayStation 3 so lange nach der Xbox 360 erst gelauncht zu haben. Allerdings, die momentane Nachricht zu Sony, Sony hat ja momentan auch sein Headquarter in New York verkauft, um die Bilanz ein bisschen zu verschönern. Also bei denen sieht es nicht ganz so gut aus. Also ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen. Ich glaube schon, dass das der Wunsch und der Plan ist, auf jeden Fall vor Microsoft zu launchen. Die Frage ist, ob das funktioniert oder nicht. Beziehungsweise, ob das, wenn sie es tun, ob das wirklich der richtige Schritt ist. Also je nachdem, wenn es dann zu viele Kinderkrankheiten gibt. Beziehungsweise, wenn es so ein halbfertiges Produkt ist, das brauchen wir halt auch nicht. Aber genau, ja. Das meine ich ja. Aber muss man abwarten. Aber auf jeden Fall passiert einiges. Das nächste Jahr wird auf jeden Fall spannend. Auf du meinst die E3 dieses Jahr? Ja, das kommende Jahr ist quasi das Jahr, was am Laufen ist. Ich bin immer noch am Anfang des Jahres. Ja, richtig. Also das wird auf jeden Fall noch spannend und ja, keine Ahnung, sind wir alle wahrscheinlich. Also ich bin jetzt erstmal gespannt auf GDC, beziehungsweise einfach gucken, was vor der E3 oder an der E3 passiert. Und das wird bestimmt noch spannend. Gut, ja, dann wird also auf jeden Fall Zeit, Geld zu sparen für die Consoleros. Ja, richtig. Für mich eigentlich nicht. Andererseits, vielleicht spare ich für etwas anderes, und zwar unser nächstes Thema, nämlich das wahrscheinlich, wie gesagt, so, ja, die größte Videospiel-News, so, ne, jetzt, wo die Wii U durch ist und die anderen Konsolen noch nicht in den Startlöchern sind, so die größte News irgendwie der letzte Zeit war, glaube ich, die Steambox. Ein relativ spannendes Thema, glaube ich, für eigentlich alle, sowohl für Konsolenspieler als auch für PC-Spieler. So grundlegend, ja, ich versuche jetzt erstmal so grundlegend zu erklären, was die Steambox eigentlich ist. Und das ist gar nicht so wahnsinnig einfach. Ich hoffe einfach mal, ich kann das einigermaßen gut in Worten zusammenfassen. Grundlegend ist es so, dass eine Steambox von Valve entwickelt wird. Das bedeutet also, es wird hardwaremäßig quasi eine Steambox gebaut, also ein Konsolen-PC quasi, von Valve selber. Aber grundlegend bedeutet Steambox nicht nur eben das, ja, das von Valve gebaute Produkt, sondern es bedeutet letztendlich eigentlich einen Standard. Also eine Checkliste für Software und Hardware, die ein Gerät erfüllen muss, um als Steambox zu gelten quasi. Also beziehungsweise um als Steambox fungieren zu können. Das bedeutet letztendlich, das weiß man jetzt ja auch schon, dass es eben Drittanbieter geben wird, die ebenfalls Steamboxen bauen können und werden auch. Es gibt ja schon XI3, das ist ein Hersteller für so, ja, so Barebone-PCs und so Multimedia-PCs. Ist einfach in kleinen Gehäusen. Die haben schon Modelle für eine mögliche Steambox angekündigt. Das heißt, von denen wird was kommen. Auch andere Hersteller werden sich da gar nicht mit beschäftigen. Das heißt also, letztendlich wird es nicht nur von Valve etwas geben, sondern auch von anderen Herstellern. Und so grundlegend ist es auch so, dass es halt alles auf relativ offenen Standards basiert, sodass eigentlich theoretisch auch man selber sich eine Steambox bauen könnte, wenn man wollte. Grundlegend kann alles als Steambox dienen, das halt eben diese Hardware- und Software-Standards erfüllt und die ganzen Hardware-Standards sind halt öffentlich normal erhältlich, weil es halt einfach PC-Komponenten sind und die ganzen restlichen Standards sind eigentlich sowieso allgemeine Standards. Zum Beispiel ist halt das Betriebssystem, was dem zugrunde liegt, eigentlich Linux und Linux ist halt umsonst für jeden zugänglich. Genauso wie es halt auf USB, HDMI und anderen Schnittstellen basiert, die ebenfalls normale Standards sind und jetzt eben nicht wie zum Beispiel oft bei Konsolen oder auch gerne bei Apple irgendwie eigene Standards für eine Konsole existieren, sondern das ist tatsächlich alles allgemein zugänglich. Das heißt, theoretisch kann eigentlich fast jedes Device als Steambox potenziell irgendwie fungieren. Ja, Valve arbeitet da schon relativ lange dran. Und hauptsächlich halt an Tools, die quasi die Steambox letztendlich ermöglichen. Ich meine, den Big Picture Mode, ich glaube, den haben wir mal am Rande mal erwähnt, den gibt's jetzt für Steam. Das ist vom Prinzip her einfach nur eine andere Benutzeroberfläche für Steam, die auf dem ganzen Bildschirm sich zieht und die letztendlich dafür optimiert ist, dass man das Ganze halt bedienen kann mit einem Controller. Das heißt also, letztendlich werden Spiele, die mit einem Controller gespielt werden könnten, so angepasst auf dem PC auch, dass sie tatsächlich komplett mit dem Controller irgendwie ausgewählt werden können, aus der Library gestartet werden können und, sodass man quasi Steam komplett mit dem Controller bedienen kann, was ja der erste Schritt in die Richtung ist. Entsprechend wird einfach quasi ein offener Standard geschaffen, um sich seine eigene Konsole zu bauen, beziehungsweise man kann sich einfach einen kleinen PC von Valve kaufen, auf dem dann Linux installiert ist und eben Steam und einfach seine Steam-Library nutzen. Also vom Prinzip her muss man es so betrachten, es ist eine andere Möglichkeit, seine Steam-Library, die vielleicht schon existiert, auf verschiedene Devices zu bringen. Zumal auch der PC, der dann als Steambox dienen wird, als Server fungieren kann. Das bedeutet also, man kann auch verschiedene Devices anschließen und darüber quasi wieder in dem Sinne streamen, im kleinen Rahmen natürlich zu Hause. Aber wenn die Steambox als Server fungiert, dann kannst du mehrere Fernseher anschließen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, man schließt den Fernseher des Sohns an und den des Vaters und den, weiß ich was, irgendwie, ne, unten im Wohnzimmer. Und letztendlich können alle drei Fernseher von der einen Steambox bedient werden. Gleichzeitig, oder? Ja, gleichzeitig wahrscheinlich nicht. Also das wäre irgendwie, da müssten ja zwei Spiele gleichzeitig berechnet werden. Ich nehme mal an, dass das schwierig wird. Mit älteren Spielen geht das vielleicht. Aber so grundlegend einfach nur als Idee, dass man halt eben eine Konsole hat, die als, ne, Wi-Fi-Server quasi in der Mitte des Hauses steht und von allen genutzt werden kann. Das ist quasi so ungefähr grundlegend das, was man von jetzt, ne, was so eine Steambox quasi darstellt. Was noch so Sachen angeht, die sich Valve noch vorstellt. Es gab vor kurzem ein Interview mit Gabe Newell, wo er auch darüber gesprochen hat, was er machen möchte. Grundlegend wird es schon so sein, dass die ganze Peripherie, also Maus, Tastatur und so ein Kram, wie gesagt, das ist USB ist Standard. Das heißt also, man kann da jedes Headset, jede Maus, jede Tastatur, alles andere anschließen. Durch die Linux-Plattform wird man auch verschiedene Software-Sachen installieren können. Das heißt, es ist einfach quasi eine offene Konsole, ein offenes System. Aber Valve plant auch trotzdem noch eigene Peripherie vielleicht rauszubringen und plant vor allem im Bereich von biometrischen Sachen. Zum Beispiel Eye-Tracking, zum Beispiel, wie es jetzt Joe gerade auch schon gesagt hat, bei der PS4 mit dem Controller, dass man da biometrische Features einbauen will. Das ist auch eine Richtung, in die Valve gehen möchte. Und das Ganze klingt super ambitioniert, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich es irgendwem zutraue, dann irgendwie Valve so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte tatsächlich klappen. Und so wie es klingt, klingt es extrem awesome. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Also ich als PC-Spieler, wir reden dann nachher nochmal drüber, ob das für uns beiden quasi relevant ist, ob wir beiden uns das kaufen würden. Das wollen wir jetzt mal nicht vorwegnehmen. Aber so grundlegend bin ich auf jeden Fall, finde ich den Ansatz super geil. Ja, grundlegend ist der Ansatz auf jeden Fall cool. Also ich meine, ich denke vor allem, dass für Konsolenspieler, die jetzt, sage ich jetzt mal, wirklich überhaupt nichts mit PC-Spielen am Hut haben, dass das auf jeden Fall diese Hybridform, einerseits ein halber PC, sage ich mal, andererseits eine halbe Konsole, ja, mehr oder weniger die Kombination aus den Vorteilen von beiden, auch mit ein paar Nachteilen, das kommen wir später auch noch, dass das auf jeden Fall funktionieren kann, vor allem, wie gesagt, für Leute, die eigentlich keine Lust haben, sich mit einem PC zu beschäftigen, aber andererseits schon gerne die Vorzüge eines PCs irgendwo genießen wollen. Und wie du auch gesagt hast, also Valve und Steam sollte jedem, der, selbst wenn er nur Konsolenspieler ist, also solange er Hardcore-Spieler ist, auf der Konsole ein Begriff sein. Bei Casual Gamer wäre ich mir nicht so ganz sicher, wahrscheinlich eher nicht. Und ich denke, dass das Image von Valve und von Steam an sich auf jeden Fall gut genug ist, dass auch viele Leute dieses Projekt durchaus ernst nehmen. Also nicht, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt Nvidia nicht ernst nehme, aber die Marktsituation und das Konzept, was sie mit ihrem Project Shield haben, ist einfach eine komplett andere als die Steambox. Deswegen glaube ich schon, dass das sehr erfolgreich werden kann, aber es könnte auch, ja, nicht in die Hose gehen, aber es könnte auch, sage ich mal, vielleicht ein bisschen enttäuschender aussehen, weil ich kann das jetzt nicht so ganz trennen. Also jedenfalls, ich glaube nämlich, dass wenn die Steambox für Konsolenspieler, die einen PC haben wollen, nicht PC genug ist und für PC-Spieler, die vielleicht überlegen, Konsolen zu haben, nicht Konsole genug ist. Also Das ist wahrscheinlich so der kritische Punkt, ja, das stimmt schon. Also wir wissen natürlich immer noch nicht genug darüber, wie es letztendlich auch vom Betriebssystem her funktionieren wird. Potenziell kann es durchaus beides sein. Also das ist ja das Schöne daran. Dadurch, dass es so ein offener Standard ist, und das ist so das, was ich da am meisten betonen wollen würde und was für mich ehrlich gesagt am wichtigsten ist, dass man eben die Einschränkungen, die man in der Konsole zwangsläufig einfach in Kauf nimmt und die auch normal sind, ja, also dass man zum Beispiel an dem System nichts groß verändern kann. Dass man weder upgraden kann, noch irgendwas anderes machen kann, dass auch vor allem das System so geschlossen ist, dass softwaremäßig nur das geht, was dir der Hersteller zur Verfügung stellt. All diese Probleme hat man mit der Steambox nicht. Also wenn man Skype haben möchte, lädt man sich Skype runter, installiert es und hat nebenher Skype, weil es ja immer noch ein PC ist. Das heißt, potenziell könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch nebenher als vollwertiger PC benutzbar wäre. Gerade wenn es als Server fungiert, könntest du das Ding einfach an dein Zimmer stellen, an einen normalen PC-Monitor anschließen oder als PC nutzen und gleichzeitig dich aber das nächste Mal einfach rübersetzen an deinen großen Fernseher und es dann einfach als Konsole nutzen. Das ist potenziell natürlich schon möglich. Wie das letztendlich dann läuft und wie Valve das softwaremäßig löst, das sind jetzt alles nur Spekulationen. Ich gehe davon aus, dass sie es genauso machen wollen, wie ich es gerade beschrieben habe. Ob das so passiert, weiß ich nicht. Das bleibt abzuwarten. Aber potenziell könnte es das zumindest. Und das ist halt das Spannende dran, also ganz ehrlich, das ist halt so die Sache, das, was mich, ja, wie gesagt, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, aber das wird wahrscheinlich auch jeder wissen, gewisse Probleme, die mich an der Konsole nerven und die für mich Probleme darstellen, die gibt es bei der Steambox nicht. Und dadurch, glaube ich, habe ich irgendwie so das Gefühl, könnte das tatsächlich was sehr Erfolgreiches und Großes werden. Potenziell nur, keine Ahnung, bleibt abzuwarten, aber... Soll es sich das Steambox-System oder der Standard wirklich in dem im PC-Segment derartig durchsetzen, dass jeder PC-Entwickler automatisch dieses Standards im Kopf behalten muss, weil er weiß, dass er damit mit diesen Voraussetzungen sehr viel mehr Kunden erreicht, als wenn er einfach, sage ich jetzt mal, Systemvoraussetzungen voraussetzt, die sehr viel höher liegen als die Benchmark, die die Steambox hergibt, würde natürlich auch eines der Probleme des PCs wegfallen, nämlich dass Leute, die sich, sage ich mal, nicht so gerne damit auseinandersetzen, den PC immer aktuell zu halten für alle die neuesten Spiele, dass natürlich die weniger die Notwendigkeit haben, ihre PCs immer auf aktuellen Stand zu halten, dadurch, dass sich jeder mehr oder weniger auf einen Standard geeinigt hat, so wie das, was der Vorteil einer Konsole ist, eben dass jedes Spiel, was für eine Konsole entwickelt wird, auf dieser Konsole auch läuft. Ja, da gäbe es natürlich auch dann wieder Leute, die, also richtige Hardcore-PCler würden natürlich dagegen dann wieder wahrscheinlich Kritik ausüben, indem sie sagen, ja, aber dann kriege ich ja vielleicht keine richtigen High-End-Spiele mehr, die wirklich nur auf den allerbesten PCs laufen. Das stimmt schon. Das ist natürlich so eine Sache. Grundlegend bin ich auch einer von denen, der sagt, ich will eigentlich gar keinen Hardware-Standard quasi, weißt du, das stört mich so ein bisschen. Andererseits, wenn wir realistisch sind, diese Spiele gibt's eh schon seit 5, 6, 7, 8 Jahren nicht mehr. Seitdem es eigentlich standardmäßige Konsolen gibt, gibt es keine großen Grafikmonster mehr. Ja, gut, also das muss man doch sagen, es gibt halt auch immer weniger exklusive IPs für den PC. Das ist halt die andere Richtig. Sache. Richtig, genau. Und das trägt halt dazu bei. Und auch selbst wenn es sowas gibt wie Crysis zum Beispiel, Crysis 1 sieht immer noch, also gilt immer noch als die PC-Referenz für geile Grafik. Und ich meine ganz ehrlich, Crysis 1 ist relativ alt und es gibt schon Crysis 2. Und weil das parallel aber für die Konsolen mitentwickelt wurde und nicht später geportet wurde, sieht Crysis 2 sogar theoretisch schlechter aus als Crysis 1. Also es gibt einfach kaum jemanden, der wirklich irgendwie dem daran gelegen ist, irgendwie ein Grafikmonster für den PC zu entwickeln. Das Problem ist daran natürlich auch einfach, das hat jetzt nichts mit Wollen, Kreativität oder Indie oder so zu tun. Richtig gute Engines und richtig gute Grafik kosten Geld. Das ist etwas, was viel damit zu tun hat, wie viel Geld man investieren möchte. Und das bedeutet wiederum, wenn man viel Geld investieren möchte, dann muss sich das Spiel auch gut verkaufen. Und das tut es sich halt einfach rein exklusiv auf dem PC nicht. Das bedeutet, man muss immer die Konsolen mitnehmen und bei denen lohnt sich die große Grafik nicht. Also ist es super logisch, einfach zu sagen, die Grafik ist für uns nicht so wahnsinnig wichtig, zumindest nicht keine High-End-Grafik. Wir sparen da Geld, weil wir letztendlich sowieso mit mehr Grafik nicht mehr Geld verdienen würden. Also von daher ist es einfach, ja, letztendlich ist es, glaube ich, fast irrelevant. Derzeit hinken die Konsolen im PC hinterher. Die nächste Generation wird mit dem PC mithalten können, aber ich denke, das wird immer weniger Zeit kosten, bis der PC die Konsolen vielleicht auch überholt, beziehungsweise ohne Probleme eingeholt hat. Und entsprechend, glaube ich, wird's dieses ganze Problem quasi, ne, dass man eigentlich lieber einen gern offenen Standard hätte, wird es dann in Zukunft quasi nicht geben, weil es eh egal ist. Es wird eh für alles gleichzeitig entwickelt werden. Und dann können die alles gleich und dann passt das. Was natürlich trotzdem immer noch nett ist, falls es dann irgendwann doch mal so ist, ich meine, das ist halt das Schöne daran, ne? Konsole muss ausgetauscht werden, PC nicht unbedingt. Hat immer noch den Vorteil des PCs, dass man irgendwann sagen kann, okay, so langsam habe ich ein Problem, vielleicht kommt nächste Generation Konsole raus, vielleicht gibt es ein paar Updates, dann upgradest du halt einfach deine Steambox. So, kein Problem. Aufschrauben, neue Grafikkarte rein, zuschrauben, fertig. Und schon kannst du quasi wieder mithalten. Ja gut, aber das war ja früher nicht anders. Aber das hat ja auch viele davon nicht davon abgehalten, trotzdem zu sagen, diese ganze Hardware-Rumwechselerei, die finde ich auch nicht. Ja, also, beziehungsweise natürlich, ich bin natürlich auch in einer Ära, ich glaube, wir treffen schon fast ein bisschen das Hauptthema ab, aber ich bin natürlich auch in einer Ära groß geworden, in der der Wechsel eines von PC-Komponenten noch sehr viel öfter passieren musste, als es jetzt der Fall ist. Ja, das stimmt. Also früher war dein PC sehr viel schneller schon wieder hoffnungslos veraltet, um die neuesten Spiele zu spielen, als es jetzt ist. Deswegen, ich habe ja schon damals nicht eingesehen, mich immer damit auseinanderzusetzen, welche Hardware jetzt noch für welches Spiel nötig ist, beziehungsweise läuft dieses Spiel auch flüssig auf meinem PC, läuft es wirklich nur auf den untersten Einstellungen, das sind alles Sachen, mit denen wollte ich mich immer nicht mehr beschäftigen, vor allem, weil natürlich auch nicht immer das Geld da war, um den PC immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Ja, das stimmt schon, aber du hast schon recht, also wir gehen jetzt gerade sehr ans Hauptthema, deswegen könntest du ja jetzt einfach gleich nochmal von dem Punkt aus den Bogen spannen und einfach mal erklären, was jetzt unser Hauptthema sein wird. Genau, also unser Hauptthema heute wird ja endlich mal, könnte man fast sagen, an die klassische Diskussion zwischen PC und Konsolen sein. Korrekt. Wie ihr wisst, unser Name unseres Podcasts Uncommon Taste speist sich auch ein bisschen daraus, dass wir zwei eigentlich völlig unterschiedliche Typen von Spielern sind, in dem Sinne, dass Merlin eigentlich komplett, nicht eigentlich, er spielt komplett auf deinem PC, während ich, sag ich mal, zu 99,9% komplett auf der Konsole spiele. Aber wir beide natürlich trotzdem die gemeinsame Liebe zum Videospiel haben, wie man auch hoffentlich in den letzten 9 Folgen gemerkt hat. ja. Die Frage ist jetzt aber natürlich, warum sind wir jetzt eigentlich so fixiert auf die Hardware, die wir benutzen? Was mögen wir denn an unserer Hardware lieber als an der anderen? Könnten wir uns denn theoretisch vorstellen, entweder zu anderen Hardware zu wechseln oder zumindest beide Hardware-Typen parallel zu betreiben? Was halten wir von der Steambox? Also wir haben ja schon ein bisschen unsere Meinung geäußert. Würden wir uns denn theoretisch eine Steambox kaufen wollen als, sage ich mal, Zwischenlösung zwischen Konsole und PC? Das sind alles so Fragen, die wir heute in unserem Hauptthema so ein bisschen aufgreifen wollen. Genau. Ja, und dann, ja, wie wir jetzt gerade das schon hatten, das passt eigentlich ganz gut rein. Also du kannst jetzt deinen Punkt ja einfach nochmal zu Ende führen quasi. Also damals war es für dich einfach so, Konsole war einfach stressfrei. Du hattest keinen Bock, dich ständig um Upgrades zu kümmern, und das ist ja auch ein guter Punkt, ja. Es ist ja nicht nur, ich meine letztendlich, das Wechseln der Hardware an sich wäre ja kein Problem. Aber das andere Ding ist natürlich auch, sagen wir mal so, wir hatten, meine Familie hatte früher einfach nicht so viel Geld zur Verfügung, dass ich mir einfach immer wieder einen neuen PC holen konnte. Also der PC, den ich am Anfang hatte, der musste dann wirklich für sehr viele Jahre reichen. Das war einer mit 133 MHz, auf dem vielleicht Warcraft 2 lief oder sonst was. Aber wenn dann irgendwas kam wie Age of Empires 2, da sah ich schon alt aus mit 133 MHz zu der damaligen Zeit. Ja. Und eine Konsole, die kaufst du dir halt einmal. Natürlich auch die Konsolen musstest du theoretisch alle 6-7 Jahre austauschen. Allerdings war das dann meistens eine Investition, die dann doch im Gesamten gesehen, also wie ich schon gesagt habe, früher musstest du die Komponenten des PCs einfach sehr viel öfter austauschen als alle 7 Jahre mal. Also da konntest du in 7 Jahren, dann musstest du teilweise auch schon mal 2-mal mindestens die Komponenten austauschen. Von daher lief es dann im Endeffekt dann mehr oder weniger darauf hinaus, dass dann die Konsolen dann doch irgendwie billiger waren, beziehungsweise natürlich auch mein Onkel, beziehungsweise viele Familienmitglieder Konsolen hatten, von denen ich mir Spiele ausleihen konnte. Also bei mir hat sich das Ganze mit den Konsolen zum einen natürlich entwickelt aus finanziellen Gründen, aber natürlich auch zum anderen aus sozialen Gründen, wenn man in einer Familie aufwächst, wo es Konsolen gibt, wenn man anfängt mit Konsolen aufzuwachsen, dann mag man auch bestimmte Spiele mehr lieber. Also dadurch ist auch meine Liebe zu japanischen Rollenspielen eigentlich erst entstanden. Ein Genre, was es natürlich bis heute auf dem PC eigentlich überhaupt nicht gibt. Ja, stimmt. Und was eigentlich auch bis heute der Grund geblieben ist, warum ich auf der Konsole geblieben bin. Zum einen ist es natürlich so, dass ich mich dann irgendwann aufgehört habe, mich intensiver mit PC-Komponenten zu beschäftigen. Nicht, dass ich völlig ahnungslos bin, was PC-Komponenten angeht, aber ich könnte zum Beispiel, wenn ich Systemvoraussetzungen von Spielen lese, immer noch nicht genau zuschreiben, welche Grafikkarte jetzt genau. Also wenn du eine Grafikkarte als Mindestvoraussetzung spielst, sagt mir das ungefähr gar nichts, weil ich keine Ahnung habe, was diese Grafikkarte eigentlich kann und was nicht. Damit gibt's also theoretisch immer noch Probleme, und die anderen natürlich vor allem Spiele. Also wenn man erstmal angefangen hat, japanische Spiele zu spielen, wird man früh merken, dass viele japanische Spiele einfach nicht auf dem PC geportet werden, oder wenn sie geportet werden, meistens ein bisschen schlechter. Deswegen komme ich bis heute eigentlich auch nicht um die Konsole rum, und der Vorteil ist natürlich auch, dass zum Beispiel Ego-Shooter als Genre mich persönlich eigentlich relativ wenig reizt, und der Ego-Shooter ist natürlich einer der großen Genres, die klassisch auf dem PC groß geworden sind und auch immer noch klassisch auf den PC gehören. Das sage ich auch als Konsolenspieler, aber das kann ich auch sagen, weil ich mich die Konsolenshooter meistens eh nicht interessieren. Ja. Funktionieren einfach mit Maus, das ist nur besser. Und das andere sind natürlich RTS. RTS sind eigentlich so das einzige Genre, wo ich bis heute immer noch das Gefühl habe, dass es das Genre ist, was ich am ehesten vermisse. Das ist eigentlich das Genre, wo ich auch immer mal wieder Lust habe, meinen PC dann auch mal anzuschmeißen und zu zocken. Wobei ich dann meistens, dadurch, dass ich nur einen Laptop habe, ältere RTS spiele. Ich würde auch gerne die neuesten spielen, aber da hast du mit dem Laptop, selbst wenn er die richtigen Specs hat, natürlich immer doch das Problem der Überhitzung. Also die Laptops kriegen das einfach nicht komplett hin, die Überhitzung in den Griff zu kriegen. Bei mir zum Beispiel nicht. Deswegen funktioniert das normal momentan auch nicht. Und deswegen kann ich eigentlich sagen, ich könnte mir schon vorstellen, auf jeden Fall einen PC, also zumindest einen PC so zusammenzustellen, dass ich den, dass der auf jeden Fall spielfähig ist, ich den aber auch als normalen PC nutzen kann. Momentan nutze ich halt einfach den Laptop, weil ich für die Uni den Laptop meistens mit in die Uni nehmen muss und so weiter, und ich eigentlich keine Lust habe, Laptop und PC zu haben. Aber in der Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann auch auf jeden Fall wieder einen normalen Desktop-PC habe, auf dem ich dann auch spielen kann, wenn ich möchte, aber ich könnte nicht mehr auf die Konsolen verzichten, ganz einfach deswegen, weil einfach eigentlich mein Lieblingsgenre nur auf Konsolen zu finden ist. Ja, das stimmt schon. Aber das ist auch ein guter Punkt. Also so grundlegend ist das so, ja, ist schwierig irgendwie. Also für mich war es wahrscheinlich ähnlich so. Also ich meine, klar, grundlegend geht es wahrscheinlich vielen Leuten so. Ich glaube, wenige Leute, zumindest in unserem Alter und mit unserem quasi, ne, Background in Videospielen, haben sich damals in der Form bewusst entschieden, die man jetzt irgendwie, also die hatten keine Checkliste im Kopf. Also so ich habe nicht gesagt, ich will jetzt Konsolenspieler werden. Richtig, genau, richtig. Und das war bei mir genauso. Ich habe auch nicht gesagt, ich will PC-Spieler werden. bis nur so ein Stück weit, irgendwann habe ich das schon gesagt, also als Konsolen dann quasi relevanter wurden. Ich habe auch gerne, damals war es halt eine ganz andere Sache einfach. Also es war so, dass ich einen Spiele-PC zu Hause hatte, mit dem ich gezockt habe, und wenn ich bei Kumpels war, die eine Playstation hatten, und wir haben uns hingesetzt und haben Tony Hawk's Pro Skater gespielt, das hatte für mich nichts mit dem Spielen zu tun, was ich von zu Hause kannte. Und das ist heute noch so. Das ist einer der Gründe, warum ich Konsolen nicht so gerne mag, ist, wenn ich am PC sitze mit Maustastatur vor mir an meinem Schreibtisch, dann kann ich da Stunden sitzen und zocken. Wenn ich auf meinem Bett sitze mit einem Controller in der Hand, dann kriege ich nach einer Stunde irgendwie, weiß ich auch nicht. Das passt einfach nicht. So spiele ich halt nicht. Das ist für mich eine andere Art von Spielen. Das ist ganz komisch. Das hat sich bei mir super eingebrannt. Ich kann das einfach gar nicht anders so. Vielleicht ist es auch nochmal ein bisschen was anderes vom PC-Spieler zur Konsole als von der Konsole zum PC-Spieler, weil natürlich ihr Konsoleros trotzdem am PC sitzt. Also richtig. Nicht jeder PC-Spieler hat eine Konsole, aber jeder verdammte Konsolenspieler hat natürlich einen PC zu Hause. Oder zumindest was in die Richtung. Lass es von mir aus ein Tablet, keine Ahnung, Ultrabook sein oder lass es selbst ein Tablet sein, was wahrscheinlich relativ selten ist, aber irgendeine Art von PC und Arbeiten am Schreibtisch hat man immer zu Hause. Das heißt, man ist es mehr gewohnt. Ich bin es nicht gewohnt, auf dem Bett zu sitzen oder auf dem Sofa zu sitzen und zu spielen. Und das ist so eine der Hürden, aber so grundlegend kann ich das schon nachvollziehen. Also bei mir damals war es auch so. Mein erster PC war ein 486er. Der hatte, glaube ich, auch 133 MHz. Und die erste Voodoo-Karte von was waren das damals? Reaver TNT? Das war, glaub ich, weiß nicht mehr, was die Grafikkarte überhaupt war. Also auf jeden Fall war es auch so, das Lustige, mein allererst PC-Spiel habe ich zu meinem 12. Also habe ich da war ich 12 Jahre alt, da habe ich mein erst PC-Spiel gekriegt. Da haben wir nämlich von meinem Opa den alten 486er Geschenk gekriegt. Unsere Familie, wir hatten nämlich auch keine Kohle, keiner einen PC. Meine Eltern hätten noch nie Geld dafür ausgegeben. Und dazu habe ich Anno 1602 gekriegt. Und dieses Spiel war tatsächlich so, dass du das starten musstest. Dann hast du 5 Minuten gewartet, bis der Launcher quasi kam. Dann konntest du auf Spielen klicken. Dann hast du nochmal ungefähr 10 Minuten gewartet und dann ging das Spiel los. Und dann lief es auch super, aber du hast halt eine Viertelstunde damit verbracht, darauf zu warten, dass das Spiel losgeht. Und mein erster PC, den ich mir selbst gekauft habe, der hat, um ehrlich zu sein, den habe ich mir nach meiner Konfirmation gekauft. Da war ich also entsprechend 14 Jahre alt und der hat gehalten, bis ich mir meinen Laptop gekauft habe, kurz vor Japan. Das war also 2008. Das heißt, 2008 habe ich ihn ersetzt und als ich mit 14 konfirmiert wurde, ich bin 86 geboren, das war also 2000, also der hat auch 7-8 Jahre gehalten, der PC. Ohne, dass ich hier was geupgradet habe. Ich habe nur neues RAM eingebaut. Das heißt, es war durchaus möglich, einen PC so lange am Leben zu halten. Das Problem war bloß einfach, du musstest dich wirklich auskennen. Und das ist, glaube ich, immer noch eine der großen Hürden, die viele Leute am PC haben. Das hast du vorhin auch schon erwähnt. Auch damals war es schon möglich, sich für, ich meine, ich habe damals, glaube ich, insgesamt 1000 Mark bezahlt, was viel war, muss man natürlich auch dazu sagen. Ist einfach, ich habe natürlich auch einen ganz guten PC dann gehabt. Ist natürlich nicht vergleichbar mit der PlayStation 2. Was hat die gekostet? 200 Mark? Wo es jetzt zum Launch hat, die schon 800 Mark gekostet, aber. Echt? Ja, siehst du ja gut, okay, dann nehme ich das zurück. Siehst du, die scheiß PlayStation 2 war auch so teuer. Nee, aber auf jeden Fall waren es halt 1000 Mark, was schon viel war. Beziehungsweise eigentlich müssten es ja 1000 Euro schon gewesen sein. Ich weiß gar nicht, es war so Übergang 1000, also Mark und Euro. Ich würde fast behaupten, es waren 1000 Mark noch, aber. Und ich habe es mir halt dann einfach von einem Bekannten quasi zusammenstellen lassen, der nichts anderes gemacht hat, als PCs zusammenzubauen. Und entsprechend hatte ich Komponenten, die perfekt aufeinander gepasst haben, aber selbst ich allein hätte das nie gewusst. Ich hätte mich ein halbes Jahr in Hardware-Magazin einlesen können. Damals gab es das Internet auch noch nicht so in der Form, wie es heute war, dass man alles nachschlagen kann. Das wäre ein Riesenaufwand gewesen, um rauszufinden, was du jetzt kaufen willst. Bei der PlayStation ist halt, du kaufst dieses Ding, du schließt es an deinem PC an, fertig. So, weißt du? Und dann weißt du, was du hast, was du damit kannst und was für Spiele es dafür gibt. Und das war beim PC halt eben nicht so. Aber wie gesagt, ich könnte mir, glaube ich, auch, ja, weiß ich auch nicht, ich bin aus Gewohnheit zum PC gekommen, beziehungsweise der erste PC, den wir hatten, war ein 486er. Mein NES habe ich sogar später gekriegt. Das habe ich geschenkt gekriegt von einer Freundin von meiner Mama. Das heißt, ich hatte vorher einen PC, bevor ich irgendwas anderes hatte. Den 486er habe ich dann irgendwann, nachdem meine Eltern sich dann bei Aldi mal einen PC gekauft haben, so einen dieser ersten Medium-PCs, habe ich dann den 486er in mein Zimmer gekriegt und dann ging die große Zockerzeit los. Dann habe ich jeden Tag irgendwie 30 Millionen Stunden in Anno gespielt, weil halt immer noch nichts anderes auf dem Ding lief. Und ja, keine Ahnung, also es war einfach prägend. Ich glaube auch, es war für mich keine bewusste Entscheidung. Hätte ich damals das NES vor dem PC gekriegt, dann, wer weiß, vielleicht wäre ich heute Konsolenspieler. Aber ich bin's nicht, ich bin PC-Spieler und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Also, das ist einfach so eine Sache. Ich habe eine Konsole in dem Sinn zu Hause, als dass ich habe hier mein NES noch stehen. Ich habe hier ein GameCube stehen, auf dem ich 2 Spiele habe. Und ganz selten spiele ich ab und an mal Konsole und halt mit Joe zusammen, wenn wir halt, ja, zum Beispiel Soul Calibur spielen oder wenn wir, ne? Keine Ahnung. Für lokalen Multiplayer ist natürlich die Konsole immer noch besser als der PC. Also ich meine, mittlerweile mit Online ist lokaler Multiplayer nicht mehr so relevant. Ich meine, früher klar LAN-Partys und so weiter, aber ist natürlich durchaus sehr viel, sag ich mal, aufwendiger, als sich einfach zu zweit vor den Fernseher zu setzen, 2 Controller in die Hand zu nehmen und einfach loszuzocken. Ja. Stimmt schon. Ich meine, das ist ja auch die Faszination, die weiterhin auch von Nintendo ausgeht. Nintendo ist ja immer noch der Vorreiter davon, den besten lokalen Multiplayer von allen zu haben. Ja. Also auch das Spielangebot von Nintendo, was lokalen Multiplayer angeht, damit wischt Nintendo ja diese Konkurrenz von Sony und Microsoft eindeutig auf. Selbst wenn wir jetzt Kinect und Move und so weiter haben. Also ich meine, wer hat nicht schon mit Freunden zusammen auf der N64 Smash Brothers gespielt, Mario Kart oder Mario Party, wie das alles hieß, zu viert an einer Konsole gehockt. Natürlich, es gab auch früher auf dem PC die ganzen Hotseat-Sachen, aber letztendlich gleichzeitig was zu spielen ist dann doch immer besser, als immer dann jeden Zug warten zu müssen, bis der andere fertig ist, bis du selbst dran bist. Natürlich, aber das war halt auch natürlich das Ding mit LAN-Partys, du hast schon gesagt. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, das war auch ein Teil meiner Sozialisation quasi. Ich glaube, ich könnte auch nie im Leben irgendwie quasi diese Faszination für Konsolen aufbringen, weil es halt einfach, ich weiß nicht, ein Wochenende, es war immer so ein guter Kumpel von mir, bei dem warst du, deine Eltern sind einfach ab und an mal in Urlaub gefahren und da war die ganze Butze leer. Das war auch außerdem so, dass wir dann da quasi auch gut rauchen konnten, weil wir damals natürlich alle geraucht haben, weil wir cool waren mit 16, 17 und 18. Und dann haben wir halt LAN-Party bei dem gemacht für 3-4 Tage. Und das war wirklich so, dass wir einfach konsequent mit 5 Mann in Schlafsäcken auf dem Boden lagen, 4 Tage lang nicht geduscht haben, nur Pizza und Ravioli gegessen haben, durchgehend geraucht und Cola getrunken und haben halt von morgens bis abends StarCraft, Warcraft 3, Counter-Strike, irgendwelche anderen Mods, irgendwelche anderen Spiele. Diese LAN-Partys, diese Erfahrung, die man irgendwie da gesammelt hat, und es ist immer noch so, ich werde da mega nostalgisch, wenn ich da heutzutage dran denke, wie cool diese Wochenenden waren. Ich meine, natürlich, nichts war damals uncooler als eine LAN-Party eigentlich, aber wir fanden es einfach mega geil und auch heute im Nachhinein muss ich sagen, mit die besten Party-Wochenenden meines Lebens, obwohl es gar keine Party war. Ich meine, mittlerweile sind ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube nicht, dass es mittlerweile noch so viele LAN-Partys gibt in Zeiten von Online-Multiplayer und so weiter. Ich meine, klar, letztendlich ist, die Atmosphäre, die du bei der LAN-Party hast, hast du natürlich bei Konsolen, lokalen Multiplayer nie, aber letztendlich, das Tolle ist halt, du kannst halt einfach deine Nachbarn kurz rüberholen und dann, gut, es geht beim Ding auch, aber du kannst theoretisch deine Freunde auch kurz rüberholen und am Abend einfach ein paar Stunden zocken, ohne dass du halt früher dein Monitor, das Gehäuse und alles mitschleppen musst. Ich meine, heute ist natürlich, selbst wenn du eine LAN-Party machst, wir hatten ja neulich erst vor ein paar Jahren auch wieder eine Art Retro-LAN, wo wir wieder LAN gemacht haben. Da kommt halt die Hälfte mit dem Laptop, weil die Spiele, die wir dann drauf gespielt haben, liefen dann eh alle auf dem Laptop. Beziehungsweise alle dann so schmale Monitore haben, dass es alles überhaupt kein Problem ist, die ganzen Sachen zu transportieren. Ja. Früher sah das natürlich ganz anders aus. Da war auch, bevor Windows 7 war auch noch das, bevor man sich alle gefunden hat und so weiter im Netzwerk, das war auch noch ein halbes Abenteuer. Also. Und aber das war auch immer das Geile dran. Es gab immer einen Typen, der sich mit den LAN-Sachen auskannte und das war derjenige, der dann die ersten 3-4 Stunden der LAN, wo wir alle nur rumgesessen haben und nichts gemacht haben, halt dran rumgebastelt, dass wir uns irgendwie dann, ne, dass wir es hinkriegen quasi, es überhaupt läuft. Es gab auch immer den einen Typen, der einfach da mal eine Arschkarte gezogen hat bei dem einen Spiel und 3 Stunden lang alleine irgendwas gemacht hat, weil er einfach nicht findbar war. Entweder haben ein paar Leute ihn gefunden, aber er hat sonst niemanden gefunden oder keine Ahnung, es lief dann einfach nicht. Der war dann halt raus. War schon so, keine Ahnung. Aber das ist halt auch so diese Sache, die ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist halt so das Schöne, klar, ich verbinde auch Nostalgie damit, aber das hat auch heutzutage noch irgendwie was damit zu tun. Ich meine, klar, LAN-Modus ist quasi abgeschafft, LAN-Modus ist tot, es gibt kaum noch LAN-Modus. Mittlerweile gibt es wieder ein paar mehr Spiele, Borderlands 2 zum Beispiel hat auch verrückterweise einen LAN-Modus, finde ich super cool. Aber es gab ja auch mal so nette Leute wie Rob Prado, die gesagt haben, ne, LAN-Modus ist von gestern, wir spielen jetzt alle nur noch übers Battle.net und online. Rob Prado von Blizzard hat das gesagt zu Diablo 3, warum es bei Diablo 3 keinen LAN-Modus gibt, weil Diablo 2 halt nun mal das LAN-Spiel damals war. Das ist halt so eine Sache, die trotzdem immer noch ein bisschen angenehmer ist beim PC. Und das ist so mein Totschlagargument für den PC auch einfach. Um jetzt quasi die Diskussion mal weiterzuführen, warum sind wir selbst quasi PC- und Konsolenspieler? Warum bin ich es immer noch? Obwohl ich heutzutage quasi auch andere Möglichkeiten hätte. Der verdammte PC ist einfach viel offener. Ich liebe das, dass es halt eben diese Möglichkeiten gibt, dass es halt die Möglichkeit gibt, irgendwas zum Laufen zu bringen, was nicht pauschal so gedacht war. Weißt du, dass man irgendwie halt die Möglichkeit hat, irgendwie keine Ahnung, irgendwie im LAN zu spielen oder so ein Kram. Weißt du, dass man einfach nur irgendwie sowas zusammenpackt. Früher gab es beim Gameboy dieses geile Verbindungskabel, dass man zusammen spielen konnte auf dem Gameboy. Heutzutage gibt's halt richtig, genau. Heutzutage gibt's halt Online-Koop und so ein Kram und auf der Konsole kannst du auch so auf dem großen Fernseher halt spielen, aber das ist immer ein Stück weit beschränkt, irgendwie diese Möglichkeiten, die du mit einem PC hast. Diese Versabilität ist irgendwie einfach, weiß ich auch nicht, einfach unübertroffen und das zieht sich dann weiter zu eigentlich meinem Hauptgrund und das ist auch Veränderbarkeit und das sind Mods und so ein Kram. Ganz ehrlich, ein Skyrim auf der Konsole hätte mir wahrscheinlich ein Fünftel so viel Spaß gemacht wie ein Skyrim auf dem PC durch die tausenden Millionen von Mods, die man sich da installieren kann. Und guck es dir an, Skyrim ist mittlerweile wie alt, weiß ich gar nicht, ein Jahr ungefähr, 2,5 ungefähr, November 2011, also so 1,5 Jahre. Letztens kam mal wieder ein Video raus mit Skyrim plus 150 Grafikmods. Und dieses Spiel sieht so beeindruckend aus, da hält nichts mit. Also es ist unglaublich. Und das Spiel ist 1,5 Jahre alt und keine Ahnung, trotzdem, durch Mods kannst du dieses Spiel so lange am Leben erhalten. Das ist quasi, ja, weiß ich auch nicht, das kannst du mit nichts anderem erreichen quasi. Gut, aber man muss auch dazu sagen, nicht jedes PC-Spiel ist so, sag ich mal, nicht anfällig, das ist vielleicht ein negatives Wort, aber anfällig für Mods einfach. Also ich, die Mod-Gemeinschaft ist ja nicht bei jedem PC-Spiel dermaßen groß wie bei Skyrim oder bei vor allem bei Rollenspielen. Also das hat, ja, es hat was mit Skyrim zu tun, weil natürlich Bethesda einfach ein Entwickler ist, der seine Tools rausgibt. Das stimmt schon. Also nicht für jedes Spiel gibt es Tools. Also ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube zum Beispiel EA möchte auch nicht, dass ihr an Mass Effect rumfuscht oder so. Also nicht rumfuscht in Anführungszeichen. Ja, das ist auch so. Also ich meine, es gibt schon genug Spiele auch, die das quasi nicht mehr erlauben. Aber die Sache ist trotzdem die, auch für diese Spiele gibt es Mods. Auch für diese Spiele kannst du, ich habe da letztens wieder einen sehr schönen Bericht gelesen, da ging es einfach darum, dass man quasi Spiele durch Mods einfach ein bisschen aufwertet. Und das, was man immer verändern kann, sind Texturen und Auflösung und so ein Kram. Dafür brauchst du nichts. Das ist super easy eigentlich in einem Spiel. Es sei denn, der Entwickler versucht es dir künstlich schwer zu machen. Aber im normalen Spiel kommst du super gut an die Texturen und sowas ran. Und einfach nur da die Möglichkeit zu haben, quasi das Spiel auch 3-4 Jahre später nochmal, ne, ein bisschen ansprechender zu machen. Half-Life 2 ist ein gutes Beispiel. Du kannst Half-Life 2 mittlerweile installieren mit einigen Grafikmods. Und es kann mit aktuellen Spielen mithalten. Einfach weil aus der Engine noch was rauszuholen ist. Und Half-Life 2 war auch kein besonders mod-offenes Spiel in dem Sinne. Vielleicht schon mehr als andere Spiele. Aber die Texturen kannst du in jedem Spiel relativ einfach bearbeiten und verändern. Und das ist halt einfach so eine Sache, die halt Lebendigkeit bringt. Das ist auch Faszination. Also ich meine, ich bin ja auch selbst jemand, der mit Skyrim und auch damals mit Oblivion super viel auch selbst gemoddet hat, selbst gearbeitet hat, einfach, weißt du, im Developer-Kit. Und das ist einfach auch eine zusätzliche Ebene des Spiels quasi, eine zusätzliche Tiefe, die das irgendwie gibt. Und ich bin dann lieber jemand, der sich dann einfach mal am Anfang eine halbe Stunde damit beschäftigt, wie das Spiel jetzt letztendlich zum Laufen zu bringen ist, so wie man es möchte, auf dem PC. Aber trotzdem, dann sehe ich auch quasi so die Früchte von dem, was ich gemacht habe. Es ist nicht so, ich installiere das Spiel und das sieht jetzt so aus, wird immer so aussehen und wird sich auch nie verändern, sondern ich kann es 2 Jahre später installieren und stelle fest, das Spiel ist ein ganz anderes. Einfach wegen den Möglichkeiten, die ich jetzt gerade zur Veränderung noch habe. Und auch vielleicht einen stärkeren PC und eine höhere Auflösung und schon sieht das Spiel ganz anders aus. Das ist so eins der Dinge, die mich an dem PC halten, so. Also ich muss sagen, dass mich dieses, klar, dieses Modding ist natürlich ein eindeutiger Punkt für den PC, aber das Ding ist natürlich, dass es mich, ehrlich gesagt, nie dermaßen gereizt hat, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt ein 4 Jahre altes Spiel, muss jetzt unbedingt genauso gut aussehen wie ein Spiel von heute. Also wenn ein Spiel mir vor 4 Jahren gefallen hat, dann gefällt mir das auch so, wie es so war. Letztendlich, natürlich können Mods ein Spiel noch aufwerten, aber letztendlich für mich hat Skyrim auch ohne Mods schon Spaß gemacht. Also es wäre ja fatal für das Spiel, wenn das Spiel nur mit Mods Spaß machen würde. Natürlich, ja. Also klar, ich habe weniger Möglichkeiten auf den Konsolen, aber ich erwarte eigentlich auch, dass ein Spiel nicht davon abhängig ist, dass es Mods dafür gibt. Also ein Spiel muss für mich auch ohne Mods funktionieren. Natürlich ist es ein Bonus, vor allem bei Skyrim. Aber ich sage es mal so, natürlich schönere Texturen, schönere Grafik, alles schön und gut. Aber letztendlich ist es etwas, womit ich mich wahrscheinlich als Konsolenspiel schon lange abgefunden habe, ist, du hast als Konsolenspieler vielleicht teilweise am Beginn einer neuen Generation teilweise bessere Grafik. Du bemerkst diesen sehr großen Sprung, weil du natürlich von, sag ich mir jetzt mal, von 0 auf 100 sofort springst. Nicht graduell wie auf dem PC, der sich halt graduell weiterentwickelt, sondern du hast halt diesen sofortigen Sprung. Du siehst einen eindeutigen Unterschied in der Grafik. Ja. Aber wir sind es eigentlich ehrlich gesagt nicht derartig gewohnt, sag ich mal, auf die ganz kleinen Sachen zu achten. Also zum Beispiel, ich bin jetzt gar keiner, der jetzt extrem auf Texturen achtet, es sei denn, sie fallen mir wirklich extrem negativ auf. Vielleicht am Ende einer Generation, wo dann die Spiele auch nochmal, wo du merkst, dass sie für die, wo die Möglichkeiten der Konsole ausgereizt werden. Aber an sich bin ich dann in der Hinsicht nicht, also ich strebe dann nicht so sehr danach, dass dann ein Spiel unglaublich perfekt aussieht auf der höchsten Auflösung und so weiter. Aber das ist auch wieder das, was, da komme ich jetzt auch zu dem anderen Punkt zurück, weil das erinnert mich genau wieder daran, dass ich dann wieder, dass der PC dann auch wirklich, dass die Komponenten dann auch dafür passen müssen, dass das dann auch alles funktioniert. Und nicht auf jedem PC laufen natürlich auch wieder alle Grafikmods. Ja, das stimmt auch. Und wenn ich mich dann wieder rumärgern muss, dass dann, was weiß ich, wenn ich dann 20 Mods installiert habe und 2 Mods dann irgendwie, die anderen Mods dann irgendwie zerhauen und so weiter. Also klar, das klingt jetzt wieder alles so, als wäre ich ein kleiner Casual Gamer, aber der Aufwand, ja, ist es mir trotzdem nicht wert, wie die paar besseren Texturen und so weiter. Also ich glaube, das ist so eine Sache, ich glaube, das ist so ein Erlebnisprozess. Ich glaube, wenn du das mal gehabt hättest, dieses Erlebnis, ich glaube, dann wärst dir das schon auch wert. Also, aber das ist natürlich wirklich so eine Sache, ja, das hat was damit zu tun, wie man in dem Sinne aufgewachsen ist mit seinen Videospielen. Also du hast schon recht, du bist es nicht gewohnt und deswegen brauchst du es auch nicht und willst es auch nicht. Und ich bin es gewohnt, dass ich mich damit beschäftige, brauchst deswegen auch und willst auch, aber bemerke dann halt auch die negativen Seiten nicht. Also es ist genau gleich so quasi. Ja, und natürlich auch eine andere Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich meine, mittlerweile ist es super einfach, mit dem Gamepad auf dem PC zu spielen. Also du hast ja mittlerweile auch ein Xbox 360 Gamepad, was für Konsole und für auf dem PC läuft. Aber teilweise natürlich Gamepad-Unterstützung auch bei Spielen früher war natürlich auch mal ein bisschen schwierig, also früher dann auch ein gescheites Gamepad für den PC zu finden. Ja, also vor allem, weil sie es halt meistens halt die Spiele an den Standards der Konsolen ne, orientiert haben und die Konsolen-Gamepads an sich gab es nicht. Das heißt, im Idealfall brauchtest du eins, das halt das Konsolen-Gamepad-Layout hatte, so ungefähr. Ja. Aber das ist halt so eine Sache, also ja, um das quasi jetzt noch einmal nur mal kurz so nochmal auf den Punkt zu bringen, quasi, es ist so, dass ich genieße die Vorteile und bemerke die Nachteile nicht und du machst es genauso letztendlich. Du genießt, dass es Plug and Play ist und sagst quasi so ungefähr, ja, das hat Nachteile, aber die stören mich gar nicht. Und ich genieße, dass ich diese Möglichkeiten habe und sage genau dasselbe. Ich weiß, dass es Nachteile hat, aber es stört mich nicht. Ich meine, das ist halt diese Sache. Ich bin es gewohnt, mich mit gewissen Dingen zu beschäftigen. Ich bin es gewohnt, dass ich damals Skyrim bei mir gestartet hatte und 90% der Texturen hatten ein Raster drüber und hatten blaue und gelbe Streifen drin. Es gab einfach einen Texturbug. Und ich habe erstmal 1,5 Stunden damit verbracht, dieses Spiel überhaupt nur dahin zu bringen, dass dieser Texturbug weg war. Das war das gleiche, als du Kingdoms of Amalur angefangen hast, bis das mal ruckelfrei lief. Und richtig, und da sind es halt immer so Sachen, ich meine, du kannst es immer beheben. Das war früher auch mal so ein lustiges Argument, was heutzutage leider nicht mehr zählt. Früher war es auch so ein Argument, ich kann immer noch, ich habe Möglichkeiten, ich kann gucken, es funktioniert, ich kann es zum Laufen bringen. Und früher war es halt so, da gab es vor allem natürlich die Einschränkung durch die Konsolenstandards. Da gab es halt eine PS2 zum Beispiel und eine Xbox und da gab es kaum Schnittmenge. Da hat man halt einfach, ne, das war immer so das Argument, es ist schon so quasi, dass ich damit Probleme theoretisch habe, aber ich kann es zum Laufen bringen und wenn bei dir ein Spiel nicht läuft, läuft es einfach nicht. Das ist natürlich heutzutage leider nicht mehr so, weil heutzutage gibt es einfach diese riesige Schnittmenge. Die meisten Spiele entscheiden einfach auf beiden Konsolen, deswegen ist es egal, ich kann damit nicht mehr argumentieren. Aber das war früher halt auch so ein Punkt quasi. Aber klar, es ist halt schon so, das ist quasi immer so, man kann es beheben, man muss sich damit beschäftigen. Ich meine, bei Skyrim war es zum Beispiel so, dass die Funktion von Anti-Alienizing lief im Skyrim einfach nicht, die war buggy. Und deswegen musste ich es über einen Grafikkartentreiber erzwingen, dann lief's. Aber solange die sonst aktiviert war, sah das Spiel grütze aus. Und das ist halt so ein Problem, ich meine, klar, da kommt man schnell drauf, aber was heißt, beziehungsweise einfach behoben, aber man kommt eben nicht schnell drauf. Man braucht 1-2 Stunden, bis man es rausgefunden hat, über das Internet und ausprobieren. Genau das gleiche bei Kings of Amalur, erstmal lange recherchiert, um rauszufinden, die Autosave-Funktion abstellen, dann funktioniert's. Gar kein Problem. Ich meine, und früher gab's, war halt das Internet auch noch nicht so wie jetzt, also. Ja, natürlich, klar, das Internet hilft jetzt enorm, ja. Und ich meine, bei Kings of Amalur hat es halt dann das Problem, ich habe die Autosave-Funktion abgestellt, hatte aber schon 10 Stunden gespielt mit Autosave-Funktion und natürlich, was passiert? Ich spiele 2 Stunden, sterbe und denke, gar kein Problem. Lade den nächsten Spielstand und das ist da, als ich die Autosave-Funktion deaktiviert habe, weil ich natürlich nicht gespeichert habe selbst. Das ist natürlich irgendwie dann auch wieder so ein Problem. Ja gut, aber ich glaube letztendlich, was für mich das Totschlagargument ist, sind halt die Spiele. Also ich meine letztendlich, es läuft am Ende immer auf die Spiele hinaus. Und wenn ich bestimmte Spiele nicht auf dem PC spielen kann, dann ist das einfach schon das absolute Totschlagargument, warum ich nicht exklusiver PC-Spieler sein will. Also. Aber andererseits, es gibt ja nicht viele exklusive PC-Spiele, aber wenn du jetzt gerade sagst, du vermisst RTS, exklusiv für den PC. Richtig, aber die Anzahl von Spielen, die es exklusiv für Konsole gibt, ist ja, sehr schon viel größer. Vor allem, wenn es halt dein Lieblingsgenre ist. Ich meine, ich vermisse RTS schon, aber ich kann ja ein paar RTS schon spielen, weil jeder hat ja einen PC. Natürlich kann ich jetzt vielleicht nicht StarCraft 2 spielen, aber ich kann immer noch Rise of Nations oder sonst irgendwas spielen. Ja. Wie gesagt, jeder hat ja einen PC. Und normalerweise, wenn du einen heutigen PC hast, dann sollte er auch noch gut genug sein, um ein 10 Jahre altes RTS darauf spielen zu lassen. Es sei denn, Windows 7 hat was dagegen. Aber Konsole ist halt, ja, ich meine, das komplette JRPG-Genre, bis auf ein paar Ausnahmen, findet sich komplett nicht wieder. Viele japanische Spiele, die theoretisch auch auf dem PC laufen könnten. Also, ich meine, ohne die Petition gäbe es Dark Souls nicht auf dem PC. Das stimmt, ja. Es gibt viele Action-Spiele, die es immer noch nicht für den PC gibt. Ja. Ich weiß schon, was du meinst, nur so ganz am Rande noch kurz erwähnt, weil ich das als lustige Fakt finde. Es gibt mittlerweile für Dark Souls 2 auch schon eine Petition, allerdings nicht für PC-Spieler, weil die anscheinend einfach hoffen, dass es jetzt bei Dark Souls 2 gleich auf dem PC kommt, sondern von Wii U-Spielern, die auch gerne Dark Souls 2 für die Wii U hätten. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Die Wii U hat natürlich momentan ein anderes Problem. Das ist nicht, dass es nicht laufen würde, sondern einfach, dass viele jetzt mittlerweile der Meinung sind, dass Wii-Spieler eine andere Zielgruppe sind. Richtig, das war auch nur so, so ein Fakt am Rande, ich wollte das quasi nur so einmal einbringen. Aber um auch zurück zur Steambox noch kurz zu kommen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Steambox zu kaufen, Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist halt die Steambox, ist klar, objektiv gesehen ist die Steambox ein Hybrid aus Konsole und PC und versucht beide Vorteile miteinander reinzubringen. Aber andererseits habe ich dann eher das Gefühl, wenn ich schon einen PC haben möchte oder etwas mehr PC haben möchte als jetzt, dann will ich lieber gleichzeitig parallel einen richtigen PC haben. Also ich meine, wenn ich schon die Konsolen komplett habe, dann brauche ich nicht noch einen halben Spiele-PC. Wenn ich dann wirklich schon mir überlegen sollte, zum PC zu wechseln, dann würde ich mir lieber einen richtigen, kompletten PC holen, als so eine Hybridlösung. Also für mich wäre das dann irgendwie so, die Steambox ist eher wie so ein PC, aber auch irgendwie nicht. Warum dann nicht gleich den kompletten Schritt machen, anstatt nur den halben? Also wenn, dann würde ich anstatt der Steambox dann wahrscheinlich wirklich mir einen PC zusammenstellen oder zusammenstellen lassen und dann ja uneingeschränkt von der Steam. Und natürlich könnte es auch letztlich sein, dass der PC dann auch Steambox-System voraussetzend erreicht, aber trotzdem würde ich mir wahrscheinlich dann lieber eher schauen, dass ich dann auch einen PC habe, der dann für alle meine Bedürfnisse auch außerhalb des Spielens dann genutzt werden kann. Also grundlegend, das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Das ist auch so ein bisschen das Problem da noch dran. Es ist aber zurzeit hauptsächlich noch ein Problem, weil man noch nicht genau weiß, wie es letztendlich mit der Steambox läuft. Also ich habe heute auch gelesen, dass es theoretisch auch möglich sein wird, Windows als Grundlage für die Steambox zu nehmen. Und das würde ja vom Prinzip her schon die meisten Probleme lösen. Effektiv wäre es dann ja so, du würdest dir quasi deine eigene Steambox zusammenstellen. Was natürlich wieder so ein bisschen, ja, also man muss es quasi sagen, würden wir beiden uns eine Steambox von Valve kaufen? Diese Konsolenvariante. Wenn wir selbst uns quasi bei einem PC zusammenstellen würden, ist das natürlich vielleicht von mir aus immer noch eine Steambox, aber es ist ja ein anderes Argument. Ja. Ne? Das heißt also, würden wir uns diese Valve-Box die Steambox von Valve kaufen? Und ich sag nein. Richtig. Und da funktioniert deine Argumentation sehr gut und da kann ich es auch gut nachvollziehen und ich sage selbst nämlich auch nein. Das ist ganz lustig eigentlich, weil, ja, wenn man quasi drüber redet, es ist so, für dich ist das Ding zu wenig PC und zu sehr Konsole, um es quasi als Alternative zu machen, deswegen hättest du gerne lieber einen PC. Und bei mir ist es genauso, es ist zu viel, es ist mehr Konsole als PC und deswegen will ich es nicht haben. Also bei uns, wir sehen es quasi aus zwei verschiedenen Perspektiven und der negative Teil geht genau in die entgegengesetzte Richtung, aber er funktioniert für uns beide. Zu sehr nah am eigenen Ufer ist, um zu rechtfertigen quasi, es dass zu kaufen. Dass man dann beides hat, also ich brauche keine zwei Konsolen in dem Sinne. Also richtig, und das ist genau die Sache. Also für mich ist es zu nah am PC, um zu sagen, ich bräuchte eine Steambox, ich habe einfach meinen Spiele-PC und wenn ich was wie eine Konsole haben möchte, kaufe ich mir eine Konsole, weil ich keinen zweiten PC in dem Sinne brauche. Und für dich ist es halt so, ich habe schon eine Konsole, warum soll ich mir sowas Konsoliges kaufen? Ich kaufe mir doch lieber einen richtigen PC. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich da auch noch dran sehe. Also grundlegend könnte das, glaube ich, so, ja, also man braucht eine Schnittmenge, von der ich nicht einschätzen kann, wie groß sie ist. Gut, das ist halt auch die Frage, wie ob andere Spieler genauso denken wie wir. Also das ist nämlich genau der Punkt. Es gibt ja auch Leute, die wollen alles haben. Ja gut, klar. Jemand, der sie irgendwie dann halt eine Steambox und eine Xbox und eine PS und ein Blablabla hinstellen will, der wird sich so ein Ding vielleicht auch kaufen. Grundlegend ist es so die Sache, das habe ich auch überlegt, vielleicht sind wir einfach, oder was heißt vielleicht sind wir nicht, bestimmt sind wir auch nicht so eben die Leute, die angesprochen werden sollen. Nämlich, weil ich als PC-Spieler mich natürlich einfach, weil es ein sehr großes Hobby von mir ist und weil es mich einfach interessiert und ich mich natürlich auch über die Videospiele an sich mit der Branche beschäftige, ich als PC-Spieler verstehe mehr als genug von Konsolen, um eine fundierte und normale Entscheidung zu treffen, was Konsolen angeht, um mir eine eigene Konsole zu kaufen. Du hingegen als Consolero verstehst mehr als genug von PCs, um da eine valide Entscheidung zu treffen, was für einen PC du dir kaufen würdest. Das heißt also, wir beiden haben effektiv zu viel Ahnung, um die Steambox nutzen zu können, weil wir halt einfach von der anderen Seite quasi, ne, vom anderen Ufer kennen wir genug, um da einfach uns auch normal bewegen zu können. Für jemanden, der nur immer Konsolen gespielt hat und sich mit PC-Spielen gar nicht auskennt, für den wäre das ein guter Einstieg, beziehungsweise einfach eine gute Alternative. Umgekehrt, für jemanden, der immer nur PCs gespielt hat und keine Ahnung von Konsolen hat, für den wäre es vielleicht auch eine gute Alternative, sich erstmal so ein Mittelding zu holen. Wobei ich mich aber jetzt auch gerade fragen muss, welcher PC-Spieler hat gar keine Ahnung von Konsolen? Also ich weiß nicht. Man muss nicht viel Ahnung von Konsolen haben eigentlich, also. Nee, aber also weißt du, was ich meine? ja. Ich kann es schon meinen, aber ich stell mir gerade nur schwer, mir das direkt vorzustellen, weil, ja. Das ist schon richtig, natürlich klar, für einen PC ist natürlich was ganz anderes. Von einem PC musst du echt ein bisschen Ahnung haben, um dir fundierte Meinung zu haben und dir auch einen guten PC selbst zusammenstellen zu können. Das hast du natürlich bei der Konsole nicht, aber ich meine auch so Dinge wie Peripherie, ich meine sowas wie Bedienung, wie Umgang mit einer Konsole und zum Beispiel auch einen großen HD-Fernseher haben und so ein Scheiß, weißt du? Also das sind alles so Sachen, die ja mit dazugehören. Zum Beispiel auch, dass dann Sound dazu gehört, dass man Boxen braucht. Siehst du zum Beispiel sowas, also das sind halt so durchaus Sachen, glaube ich, von denen es echt Leute gibt, die halt ihr ganzes Leben mit dem PC gearbeitet haben, noch nie eine Konsole in dem Sinne bedient haben und da auch nicht so interessiert dran sind. die vielleicht schon sagen würden, oder vor allem die dann auch sagen würden, selbst sagen wir mal, die kennen sich mit der Konsole aus, die sagen halt, ich will nicht gleich meine ganze Freiheit aufgeben, ich möchte so ein Mittelding haben. Gibt's bestimmt solche Leute, weißt du? Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Oder vielleicht auch Leute, die einfach anfangen wollen zu spielen, vom PC her kommen, sich mit dem PC gut auskennen, aber halt eben noch nie groß gespielt haben, damit für die wäre das vielleicht auch eine Variante. Vielleicht aber auch einfach den PC dann einfach nur Steambox ready zu machen, so ungefähr, ne? Also das ist jetzt doch das Spannendste. Dazu muss natürlich jetzt interessanterweise die Anekdote hinzufügen, dass Merlin momentan im Besitz meiner 2 Konsolen ist. Wie ihr aber, wisst, das haben wir ja schon erwähnt. Sie aber effektiv nicht benutzen kann, weil sein PC-Monitor keine Boxen hat. Und ganz ehrlich, und das war auch so eine Sache, über die ich mich echt aufgeregt habe. Gut, dass du das nochmal ansprichst, das ist auch echt lustig. Deswegen fand ich es vorhin auch so schön, das nochmal zu erwähnen, dass das System von Valve, die Steambox, basiert nur auf öffentlichen Standards. Die bescheuerte Xbox und die blöde PS, die haben natürlich ihre eigenen blöden Standards, weißt du, um sowas zu umgehen. Bei einem PC hätte ich einfach einen blöden Audioanschluss, wo ich Kopfhörer anschließen könnte, hätte ich kein Problem, aber das kann ich bei der Konsole nicht. Ja gut, aber die Konsole ist ja darauf ausgelegt, auf dem Fernseher angeschlossen zu werden. Der Fernseher hat halt eigentlich immer eine Box. Ja, ich weiß, aber deswegen sage ich ja, warum hat man, aber es gibt ja auch eine Möglichkeit, das zu umgehen. Es gibt ja die Möglichkeit, ich kann ja per HDMI anschließen, das ist ja kein Problem. Mein Monitor ist ja HDMI, hat ja einen HDMI-Anschluss. Das heißt, ich könnte es per HDMI anschließen, ich müsste bloß einfach die Soundübertragung anders lösen. Und warum gibt es verdammt nochmal an der Konsole nicht einen einfachen Eingang oder von mir ist ein USB-Eingang, an dem man ein normales Headset anschließen kann? Ja, das gut, die Konsolen haben ja nur einen optischen Audioausgang, weil die, wenn du die normalerweise an einem anderen Soundsystem anschließt, dann an 5.1-Anlagen oder so gedacht sind. Da brauchst du halt diese optischen Ausgänge meistens. Deswegen, ja. Aber es ist ja auf jeden Fall so ein eigener Standard. Ich habe bei der PS3 ja geguckt und es gibt ja so Kabellage dafür, um gesondert quasi einen Audioausgang zu haben. Aber das ist natürlich dann extra eigene Kabellage, die du für 15 Euro kaufen darfst. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, dass ich mir die nicht geholt habe für die ganzen Spiele, die ich darauf hätte spielen können. Aber es hat mich schon aus Prinzip so sehr genervt, dass das so ist, dass ich schon keinen Bock mehr hatte. Also ja, um das nochmal zu erwähnen, das ist auch wieder so ein unmögliches Ding. Warum gibt's denn so eine bescheuerten eigenen Standards bei solchen Konsolen? So, dass man die nur auch so nutzen kann. Klar, die wollen Geld verdienen, aber mich ärgert das. Ach, ich weiß auch nicht. Naja. Gut, das Problem hatte ich noch nie, weil ich noch nie ich hatte noch nie die Absicht, meine Konsolen an einen PC-Monitor anzuschließen. Ja, es gibt ja auch genug PC-Monitore, die rudimentäre Boxen haben oder die zumindest Boxenausgänge haben. Ich habe natürlich einfach mit meinem Monitor... Aber da haben wir natürlich auch nicht dran gedacht, dass du natürlich keine Boxen am PC hast. Zumindest nicht, also ich habe Boxen am PC, aber halt nicht am Monitor. Ja, genau. Ja, das war auch so ein Problem. Ich habe natürlich damals, auch als ich mir den Monitor gekauft habe, ich natürlich gesagt, okay, ich will das Beste für mein Geld haben, das ist mein Budget, also kaufe ich den Monitor, der den geringsten Schnickschnack hat, weil der trotzdem die beste Qualität liefert. Ich hätte für das gleiche Geld auch einen schlechteren Monitor mit Boxen und irgendwelchen Anschlüssen kriegen können, aber das wollte ich halt nicht. Jetzt im Nachhinein, ich meine, ist immer noch gut, ich bin sehr zufrieden, aber ja, das ist natürlich so ein bisschen schade auf jeden Fall. Naja, was soll's. Also so insgesamt, sind wir beide wahrscheinlich nicht so die großen Steambox-Käufer und wahrscheinlich werden wir vor allem in Zukunft auch nicht so groß wirklich, also 180-Grad-Wende, wie du das vorhin schon so schön gesagt hast, bevor wir angefangen haben zu erzählen, werden wir beiden wahrscheinlich nicht machen. Also dafür müsste schon viel passieren. Also dafür müssten Microsoft und Sony jetzt den Karren wirklich endgültig in den Dreck fahren. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass beide, ich meine, mittlerweile sollte bekannt sein, dass ich von Nintendos Weg nicht so komplett überzeugt bin. Solange Sony und Microsoft mehr oder weniger dem Hardcore-Markt treu bleiben, werde ich auf jeden Fall den Konsolen treu bleiben. Wie gesagt, also es müsste wirklich schon was ganz Schlimmes passieren, dass ich eine 180-Grad-Wende mache. Also eigentlich fast nicht vorstellbar. Ja, also bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, bei mir müsste allerdings nichts Schlimmes passieren, sondern es müsste was sehr Gutes passieren, nämlich offene Standards auf Konsolen allgemein. Die Steambox müsste so gut verkauft werden, dass Microsoft und Sony nachziehen müssen und dass wir alle schöne, eine gemeinsame, wunderschöne Regenbogen-Süßigkeiten-Welt haben, in der alles wunderbar funktioniert, es offene Standards gibt und keine widerlichen Lizenzen für irgendwelchen Scheiß. Aber das ist natürlich Quatsch. Aber das müsste quasi bei mir passieren, damit ich nochmal irgendwie umsteige. Und natürlich Maus- und Tastaturunterstützung für Konsolen. Ich meine, Tastaturen unterstützen ja schon die meisten. Echt? Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ah ja, gut, aber ohne aber Maus gut, bringt das ja aber gut, wer steckt eine Tastatur an eine Konsole? Also früher, also auf der PS2 war das, glaube ich, nee, ich weiß nicht mehr, auf welcher Konsole, da war das teilweise noch ein Thema, weil es damals noch nicht so gute Voice-Chats gab. Aber mittlerweile, ich meine, mittlerweile war es alles über Voice-Chats, vor allem über Xbox Live, auf der PlayStation ist noch ein bisschen, ja, wackelig, aber Xbox Live funktioniert Voice Chat nicht so gut, da brauchst du keine Tastatur, um dich zu verständigen mit anderen. Du brauchst ganz schön so zu beschweren. Ja, ich würde sagen, dann sind wir mit dem Hauptteam auch durch. Das ist echt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich werde immer, ja, PC-Spieler bleiben, bin da sehr glücklich mit. Ich glaube, dich davon zu überzeugen, den PC aufzugeben und mich zu überzeugen, die Konsole aufzugeben, ist halt so, als würdest du zu einem Christen sagen, werd halt Muslim. Richtig. Und das will kein Christ. Dazu gesagt, wir sind Atheisten, uns ist beides egal. mal. Du hast so reingeworfen, nicht, dass hier irgendwie religiöse Aufschreie gibt. Also falls jetzt irgendjemand meint, ich würde Christen oder Muslime beleidigen, das ist nicht der Fall. Andererseits, beziehungsweise nicht der Fall oder alternativ, das ist der Fall, aber beide gleichzeitig. Richtig. Okay, super. Ja, dann würde ich sagen, ja, Thema ist durch quasi. Wieder, wie immer, ihr kennt den Drill, wenn ihr Bock habt, euch dazu zu melden, dann meldet euch einfach bei uns irgendwie, was ist eure Meinung? Seid ihr PC- oder Konsolenspieler? Oder vielleicht sogar beides. Es gibt ja auch, richtig, und davon gibt's ja leider viel zu viele, wenn man mich fragt. Viel zu viele Leute ohne Rückgrat, die irgendwie an beidem spielen. Schrecklich. Schande auf euch. Aber meldet euch einfach dazu, auch gern zu dieser Beleidigung, die ich gerade rausgehauen habe. Wir freuen uns auf jeden Fall über alles und ich würde dann sagen, dann gehen wir über zu unseren Tasties, die jetzt auch seit 6 Wochen völlig ja nicht mehr vorhanden waren. Richtig, und passend zum Thema, ich beginne heute einfach mal, präsentiere ich heute ein PC-Spiel. Oh yes, ausgezeichnet. Ein PC-Spiel, ich weiß nicht, wie alt es ist. Das muss man nachholen. Also es heißt Total verrückte Rallye. Ist ein Spiel von Blue Bytes. Ich glaube, die wurden mittlerweile von Ubisoft aufverkauft, ja. Ja, Blue Byte wird aber den meisten hoffentlich noch was sagen. Recht großer Strategiespiel. Siedler ist davon denen, oder nicht? Zum Beispiel, ja. Ja, jedenfalls, ich glaube, das Spiel ist von 1995, also ist schon, ja, mittlerweile fast 18 Jahre alt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das Spiel habe ich damals auf diesem 133 MHz Computer gespielt. Und es war eigentlich ein relativ simples Spiel, also ein bisschen wie Monopoly, nur dass man auf der Europakarte rumgefahren ist. Da gab es dann komische, ganz, ganz viele farbige Felder. Man hat dann Geld bekommen, wenn man auf blaue gefahren ist, musste Geld zahlen, wenn man auf rote gefahren ist. Man konnte dann in Städte fahren, konnte sich Immobilien kaufen, die dann pro Monat Miete abgeliefert haben. Man konnte Karten ziehen, mit denen man dann versuchen konnte, seine Gegner entweder zu behindern oder sich eigene Vorteile zu erschaffen. Und das Ziel war es eigentlich immer, in irgendeine europäische Hauptstadt als Erster zu kommen, als Ziel einer Etappe. Und der Etappensieger, der hat dann immer Geld gekriegt, konnte sich dann noch mehr Immobilien kaufen. Und dann gab es dann immer noch so einen Typ, der nennt sich Dr. Drago, der sich dann immer hinter denen dran gehängt hat, der am weitesten vom letzten Ziel entfernt war. Der hat dann immer so Schabernack getrieben, wie zum Beispiel in Grönland einen Laden für Kühlschränke veröffentlicht und dann $15.000 dafür ausgegeben, für nichts. Also von deinem Geld natürlich. Richtig, war immer sehr amüsant, war auch sehr lustig, immer mit Freunden das auf dem Hotseat zu spielen. Das konnte man super auf dem Hotseat spielen, bis zu 8 Spielern. Und man konnte da bis zu 300 Etappen spielen. Und da hat man, ja, Monate teilweise dran gespielt. Also ich weiß noch, dass ich mit dem Kumpel auch mal sehr, sehr, sehr, sehr lange dran saß, bis wir 300 Etappen rumgespielt haben. Am Ende hatte dann irgendeiner 100.000 Millionen Geld und, ja, irgendwie die Hälfte der Städte haben uns zwischen uns aufgeteilt. Aber ich habe es mir letztens erst wieder rausgekramt, weil ich das mit meinem kleinen Cousin zu Weihnachten gespielt habe und es hat so Spaß gemacht, dass wir, weiß ich glaube, ich habe es um 22 Uhr installiert, dann musste man mit DOSBox dann wieder zum Laufen bringen, weil das auf Windows 7 nicht läuft und wir haben es angefangen zu spielen zu zwei mit 2 Computerspielern und ich glaube, wir sind dann um, weiß nicht, 5:30 ins Bett, nachdem wir dann die 30 Etappen geschafft haben, also ja, ich muss sagen, wer das Spiel noch nicht kennt oder wer das vielleicht noch kennt von früher, packt das mal wieder raus. Wenn es nicht läuft, es gibt Anleitungen, wie ihr das mit DOSBox zum Laufen kriegt. Bringt. Aber auf jeden Fall, ihr kriegt das nur noch mit DOSBox zum Laufen, ansonsten kriegt ihr das nicht mehr zum Laufen. Aber wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, vielleicht das Spiel auch selbst habt und dann selbst es mit der DOSBox einstellt, es macht super viel Spaß immer noch. Relativ simpel, aber ja, für lustige Abende zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 auf jeden Fall zu haben. Also ich muss auch sagen, ich als Jomi davon erzählt hat, ist man ja grundlegend erstmal skeptisch, das ist ja dann oft auf sowas, ne? Da blickt man mit einem nostalgischen Auge drauf und jemand wie ich, der das vorher nie gespielt hat, denkt dann so, nee. Aber ganz ehrlich, es ist wirklich ultra lustig. Also ich bin echt sehr begeistert gewesen von dem Spiel. Es ist relativ simpel, aber trotzdem immer noch eine quasi erweiterte Monopoly-Variante. Und es sah echt mega cool aus. Es ist mega launig. Also super, super, super gut. Sollte man definitiv sich mal angucken. Es ist so eine von diesen lustigen Spiele, ungeschliffenen Spiele-Diamanten irgendwie, von denen kaum einer was weiß, aber die es wirklich wert sind, da mal ein bisschen Zeit zu investieren. Macht wirklich extrem viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Besorgt euch das irgendwo und spielt es mal. Ich glaube, das kriegt ihr auch für 1 Euro auf Ebay, also oder noch weniger. Ja, aber das gibt's garantiert super billig. Ich habe echt noch gar nicht genau geguckt, ob es das auf Steam gibt. Das müsste ich gleich mal tun, aber wahrscheinlich nicht, aber wäre ja ganz lustig. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, wirklich sehr, sehr cool, das muss ich auch sagen. Ja gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Tasty. Mein Tasty ist so ein bisschen, ja, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, ob ich das wirklich machen sollte oder nicht, aber jetzt tue ich es einfach. Zum einen, weil ich auch wieder so ein bisschen Fanboy bin und zum anderen, weil es uns auch beiden ja jetzt Fanboy, so wahnsinnig wichtig Fanboy. Ist. Ja, Fanboy bin ich. Bei manchen wenigen Sachen bin ich das und da gebe ich es dann auch zu. Ich empfehle einen anderen Podcast, und zwar auch einen Videospiel-Podcast. Jetzt würde man dann wahrscheinlich denken, das ist relativ kontraproduktiv. Grundlegend ist es das vielleicht ein bisschen, aber die beiden Jungs machen was ganz anderes als wir. Ich hoffe auch einfach, das ist in Ordnung, dass ich die hier empfehle. Vielleicht sind sie da völlig nicht mit einverstanden, aber dann muss man später nochmal sich beschweren deswegen. Wahrscheinlich hören die unseren Podcast garantiert nicht. Das Ganze nennt sich Stay Forever und vielleicht dem einen oder anderen von euch wird es was sagen. Das sind zwei ehemalige GameStar-Redakteure, nämlich Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian Schmidt, mein All-Time-Favorite-Spieleredakteur ever, auf jeden Fall. Und der hat sich mit seinem ehemaligen Chefredakteur, nämlich Gunnar Lott, zusammengetan und die beiden machen einen Spiele-Podcast über alte Spiele von alten Männern. Sehr gut betitelt, wie ich auch finde. Und es geht tatsächlich einfach um alte Spiele, um große Perlen quasi von früher. Sie beleuchten so ein bisschen die Entstehung, vor allem das Spiel auch. Man hört immer so kleine Spielausschnitte audiomäßig nochmal mitgeschnitten im Podcast. Sachen wie Thief oder das erste XCOM oder sowas. Super unterhaltsam, total cool. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Gerade für uns Videospieler und gerade vielleicht für auch ne, die älteren Semester unter euch, die schon ein bisschen länger spielen, so wie wir beiden quasi. Älteren Semester ist ja Quatsch. Ich meine, ich bin nicht mehr 30, aber trotzdem, die schon ein bisschen länger spielen, die quasi so Veteranen im Videospielbereich sind. Da gibt es bestimmt einige Perlen irgendwie, ja, an die ihr euch auch gerne mal wieder nostalgisch erinnern wollt. Einfach mal reinhören, wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Stay Forever, wir werden natürlich einen Link reinpacken. Ja, also 100% empfehlenswert. Wirklich sehr, sehr unterhaltsam, cooler Podcast. Ja, dem schließe ich mich einfach mal komplett an, auch wenn ich das noch nicht selbst gehört habe. Aber, ja, ich habe es heute erst erzählt, ja. Ja, also letztendlich ja diese finde ich es auch mal wieder ganz cool, in diesen richtig alten Spieleperlen, sag ich mal, ein bisschen zu sich selbst zu verlieren, so ein bisschen. Also wie gesagt, wie in meinem Tasty ja auch schon. Manchmal, wenn man so ein altes Spiel wieder rauskramt, da kommen auch wieder richtig schöne nostalgische Gefühle hoch und wenn dann Leute auch noch richtig schöne fundierte Sachen dazu erzählen, natürlich umso besser. Ich weiß noch, dass ich neulich im Fernsehen auch eine Dokumentation dann darüber gesehen habe, wie Pong entstanden ist, weil letztens war 30 Jahre Pong oder so. Ja, genau. Ich meine, Pong ist natürlich auch vor meiner Zeit, aber trotzdem ist es wahnsinnig cool anzuschauen, wie halt Leute sich da stundenlang mit diesem Spiel halt die Zeit vertrieben haben, wo man sich heutzutage denken würde, naja, gehe ich lieber Fußball spielen oder so, aber ja. So ist es halt, ja, auf jeden Fall. Früher war das noch ein bisschen was anderes. Und ja, es ist also wirklich, dementsprechend, ja, würde ich mich einfach mal deiner Empfehlung vollständig anschließen, solange ihr natürlich unseren Podcast auch noch weiterhin hört. Nicht, ja dass gut, jetzt alle... wie gesagt, das steht nicht in so direkter Konkurrenz, von daher passt das schon, denke ich. Das Schöne ist vor allem einfach auch, was mir daran besonders gut gefällt, dass die beiden halt einfach auch zu der Zeit meistens, wenn diese Spiele rauskamen oder relevant wurden, einfach beide Spieleredakteure waren. Die können natürlich einfach nette Anekdoten erzählen. Ich meine, früher war das ja auch noch ein bisschen was anderes, kleinere Industrie. Da ist es dann auch wirklich so, dass im Normalfall früher halt einfach vom Publisher jemand mit einer CD vorbeigekommen ist und das bei dir auf dem PC installiert hat und dann hast du halt mit den Leuten rumgehangen. Oft genug war es auch der Entwickler selber oder der Spieldesigner und da ergeben sich natürlich nette, super lustige Anekdoten, so von denen man sonst nichts mitkriegt, also allein deswegen auch sehr hörenswert. Ja, hört einfach mal rein. Die Zeit, als man noch alle Infos aus Videospielmagazinen lesen musste. Richtig, und heutzutage wird es immer weniger auf jeden Fall, ja, das stimmt schon. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche wieder durch. Haben wir sonst noch irgendwas zu erwähnen, zu empfehlen, zu tun? Eigentlich nicht, glaube ich, ne? Ich meine, die Android-Version von Little Snake vs. The Almighty Dinosaur Kingdom ist draußen. Richtig. Ich glaube, das haben wir schon erwähnt. Wenn nicht, dann machen wir es jetzt ich hier nochmal. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja, jedenfalls, die Android-Version ist jetzt draußen. Richtig. Könnt ihr euch im Android-Store runterladen. Und das Beste daran ist eigentlich, gleichzeitig, kleiner Celebrity-Fact, Joe war der Erste, der sie es gekauft hat im Android-Store. Richtig. Ich habe momentan leider auf meinem Handy. Ich habe leider momentan auf meinem Handy, da ich in Belgien bin, keine dauerhafte Internetverbindung. Aber da es ja Highscores gibt oder Bestenlisten, könnt ihr euch natürlich das Spiel holen und euch gegen mich messen. Richtig, stimmt. Ja, gegen mich leider nicht, weil ich keinerlei Smartphone habe. Ihr könntet euch nur auf der Facebook-Demo mit mir messen, aber ansonsten leider nicht. Da war ich sogar halbwegs gut. Da war ich nicht einer der Besten, aber war ich ganz in Ordnung. Ja, tu das einfach mal und ja, genau, mach Joe fertig mit wesentlich besseren Highscores. Also definitiv nochmal reingucken. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, wie immer. Dann mit der 11. Folge, die erste Folge nach dem Jubiläum. Der letzten Belgien-Joe-Folge. Der letzten Belgien-Joe-Folge im Zuge der unnötigen Anlässe für spezielle Folgen werden wir uns vielleicht da auch noch was überlegen, aber vermutlich eher nicht. Es ist das 11. Jubiläum. Richtig, aber es war vor allem heute auch eigentlich in dem Sinne gar keine spezielle Folge. Vielleicht sollen wir nächste Woche mal über belgische Spiele reden. Wenn es überhaupt Spiele. Ich glaube, ehrlich gesagt, keine groß relevanten zumindest. Nicht soweit ich mich erinnern kann. Belgische Comics wäre vielleicht viel interessanter, aber das ist dann hier wieder ein anderer Podcast. Übrigens, stimmt, unser Comic-Podcast, Merlin und Joe lesen Comics, nennt sich Tancommon Aced. Nee, ist natürlich Quatsch. Wir haben keinen Comic-Podcast. Niemand will Comic-Podcasts hören. Also, es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel, Videogaming in Belgium. Echt? Ja. Unmöglich. Hast du gerade nachgeschlagen, oder? Ja. Ja, vielleicht machen wir das ja doch. Mal gucken. Also vielleicht begrüßen wir euch das nächste Mal schon auf Belgisch direkt. Der belgische Videospiel-Podcast mit Merlin und Joe. Mal gucken, vielleicht machen wir das nochmal zum Abschluss. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns gewogen bleibt. Bleibt gesund. Es wird ja nochmal ein bisschen kälter draußen und bis in 2 Wochen. Genau, bis in 2 Wochen und ja, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Richtig, bleibt uns gewogen und kauft Uncommon Taste T-Shirts, die es auch noch nicht gibt. Genau, und kauft Konsolen und keine PCs. Ja, da brauchst du nichts zu sagen. Die ganzen PC-Spieler unter uns wissen, wo ihr Rückgrat hingehört. Also, macht es gut, auf Wiedersehen.